Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Quasselstrip Podcasts. Heute mit einem klasse Thema Guilty Pleasures. Eventuell behandeln wir auch noch Fetische. Und wir haben auch sehr schöne Gäste dabei. Lixer und Igeljäger, die wir schon das letzte Mal hatten. Und ein Stargast. Und ich meine damit natürlich niemand anderen als Vladi. Hallo Vladi. Servus. Wie geht's dir so? Sehr gut. Bisschen unerwartet. Ach ja, Asen ist auch noch dabei. Ach ja. Da habe ich gerade gedacht von wegen, oh, Stargast und so weiter. Wie kann er damit eigentlich meinen? Followt mir auf Instagram. Ja, Guilty Pleasures ist heute das Thema und jeder nennt halt am besten einfach mal ein und ich würde einfach mal anfangen mit High School of the Dead. Achso, wir haben gerade über High School of the Dead geredet. Guck mal, Zombie Desk im Kopf aus irgendeinem Grund. Ah, darüber habe ich eine lustige Geschichte, aber erzählt erst ihr mal. Ja, wer möchte denn anfangen? Ja. Es auswürfeln. Ja, wir können es auswürfeln, aber es war ein Witz, bitte sag du einfach mal, von wegen, du bist ja der, also, Chaos praktisch schwer anfangen. Also, High School of the Dead ist aus handwerklicher Sicht natürlich zweifelsohne Scheiße. Es hat einfach eine billige Story, hat flache Charaktere und die ganze Action ist halt so. Es ist auch nicht eigentlich an sich nicht sonderlich gut gemacht, aber aus Trash-Sicht ist es halt einfach unglaublich unterhaltsam, weil es so penetrant doof ist. Es hat halt so ein paar Stellen, wo es sich dann zu ernst nimmt und so, wo es dann halt ein bisschen langweilig wird. Aber an sich habe ich echt das von vorne bis hinten mich unterhalten gefühlt einfach. Und ich kann nicht verstehen, warum man das nicht unterhalten findet, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Also wenn ich das Problem, was viele einfach mit High School of the Dead haben, mich eingeschlossen, ist die Tatsache, dass es einfach so viel verschenktes Potenzial ist, weil man einfach zu dem Zeitpunkt, wo das rauskommt, was war das Release-Date? 2009? Ja, 2009. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Da hat man einfach so ein bisschen gehungert nach einem wirklichen Zombie-Genre und das hat man nicht wirklich in Anime, vor allem nicht mit diesem Survival-Hintergrund. Und dann kommt diese Show und sagt einfach, um Gigok zu zitieren, wenn auch schrecklich in Deutsch übersetzt von wegen, was braucht, wissen wir jetzt, hands down, wir wissen, wer unsere Shows schaut. Pubertierende Jungs. Und was wollen pubertierende Jungs sehen? Titten. Also schmeißen wir einen Haufen Titten in die Show und tauschen das praktisch gegen jede Art von tatsächlichem Pacing einfach ein. Ich meine, hätten sie es zu edgy gemacht, damit hätte ich kein Problem gehabt, aber das so hart über die Kante zu schieben. Und wenn du wirkliche Trash-Shows sehen willst, dann gibt es deutlich bessere, beispielsweise Queensblade. Ich kann Queensblade richtig respektieren. Ich mag die Show nicht, aber ich respektiere sie mehr als jede andere Edgy-Show, beispielsweise Kiss Exist oder sonst was. Einfach aus dem Grund, dass Queensblade sich absolut nicht hinter anderen Tags verschickt, so nach dem Thema, oh, ich bin Tulavru, wir haben noch Comedy mit bei. Schau mal, wie unser Hauptcharakter in jeder einzelnen Folge die Hülse von anderen Mädchen im 20 Meter Umkreis runterzieht, indem er sich auf die Fresse legt. Oder im Sinne von irgendeiner halbwegs gearschten Romance wie Suranoto Shimono oder fucking Kiss Exist, sondern Queensblade sagt einfach, wir machen Edgy, wir machen Softcore-Porn, bitte. Hier, du kommst und du schaust und du kannst dir von mir aus eine runterholen, du kommst auf deine Kosten, wenn es das ist, was du magst, von wegen Different Strokes for Different Folks, I know. Und das kann ich halt bei, das kann man halt bei High School of the Dead nicht sagen, ne? Ich finde also, das eigentlich gar nicht so, weil ohne den Edgy-Anteil wäre es halt einfach eine echt schlechte Show gewesen. Du hättest keinerlei Unterhaltungspotenzial gehabt. Du kannst ja nicht High School of the Dead nehmen und einfach jetzt den Edgy-Teil im Nachhinein rausschneiden und schauen, was übrig bleibt. Dafür ist das viel zu viel. Aber hätte man gesagt, von wegen, wir legen nicht so viel, ich nenne es mal, eigentlich ist es ein scheiß Begriff, aber wir legen nicht so viel Budget jetzt in Anführungszeichen auf den Edgy-Teil. Stattdessen auf Storytelling, auf Pacing, auf Presentation. Naja, also da muss man hätte man sagen können. Moment. High School of the Dead, du weißt schon, dass es auf einem Manga basiert. Ja. Also, die kannst du aus dem Material, was vorhanden ist, relativ wenig rausholen, ehrlich gesagt. Und selbst wenn du es komplett umschreibst, also das hat einfach nicht wirklich das Potenzial von den Charakteren und alles. Du hättest ja einfach sagen können, was viele der One-Shot-Artists und sonst was machen, dass wir einfach sagen, wir nehmen das Source-Material und entweder, wie du schon gesagt hast, schreiben es komplett um, behalten uns nur die Charaktere und das Setting, was klug gewesen wäre, dann kannst du nicht sagen, dass da nichts Besseres bei rumgekommen wäre. Oder man hätte gesagt, von wegen, okay, was wollen denn wir unterscheiden jetzt einfach mal die Zielgruppe, die wir am Manga haben, mit der Zielgruppe, die wir am Anime haben. Und es passiert nicht sonderlich selten, dass du einen Manga hast, der beispielsweise todernst ist, und danach ein Anime hast, der totaler Shit ist. Ein Beispiel, was ich dann kenne, ist sagen wir mal Rosario to Vampire. Rosario to Vampire ist eine der trashigsten und schrecklichsten Shows, die es im Anime-Stil gibt. Aber wenn du den Manga liest, der Manga tatsächlich nimmt sich halbwegs ernst und spricht teilweise in wirklich einem mehr oder minder ernsthaften Ton aus, sagen wir mal, Vergewaltigung und sonst was anderes. Klingt jetzt erstmal total scheiße, aber es ist eine deutlich, deutlich bessere Präsentation, als der Anime hat. Immer noch einen gewissen Edgy-Anteil, klar, aber mit deutlich mehr Niveau rübergebracht. Jetzt halt mal im umgedrehten Beispiel, wo beispielsweise jetzt der Manga total geil ist und der Anime shit. Vor allem der Anime und der Manga sind praktisch auch komplett unterschiedlich. Es gibt ganz, ganz, ganz, ganz dünne Feinheiten, beispielsweise wie die einzelnen Charaktere in den Cast kommen, beispielsweise Mizore. Aber Mizore wurde dann halt praktisch im Anime nur noch einfach nur zensiert. Aber ansonsten unterscheidet sich die Story in jedem einzelnen Punkt. Beispielsweise, dass sie gesagt haben, hey, unser Protagonist im Anime hat keine Kräfte, ist ein absoluter Wimp, während er im Manga zu einem der stärksten Charaktere wird. Und das sogar erklärbar. Also lustigerweise war High School of the Dead der erste Anime, den ich im Internet gesehen habe. Und ich irgendwie deswegen auf die Schiene kam. Aber eben weil er so trashig war, fand ich's gut. Ja, so als Einstieg ist er zumindest easy zum Verdauen, sag ich mal. Aber was auch das Edgy angeht, als ich ihn gesehen habe, ich weiß nicht, wie das auch, ich war glaube ich auch so 16, als ich ihn gesehen habe, aber wirklich erotisch fand ich das jetzt nicht, es war eher lustig. Ja eben, ich fand das auch, es war halt Edgy erotisch findet, ist jetzt sowieso so eine Kiste. Rosario to Vampire war einer meiner ersten Animes, richtig geil finde ich den jetzt auch nicht. Aber ich denke mal, wenn die ersten paar Shows in Sachen Anime, die findet, glaube ich, da kannst du dir anschauen, was du willst und du findest sie geil. Ich kenne so viele Leute, beziehungsweise ihr kennt bestimmt auch viele Leute, die beispielsweise Shows wie Death Note oder der Elfen, die das erstes gesehen haben, und die sind jetzt echt, sei mal die Qualität von beider Show hingestellt, aber die einfach generell als zumindest mal dunkel angesehen werden. Feiern die Leute. Also ich finde der Elfen eher lustig. Größtenteils halt aus dem Grund, dass einfach Animes etwas ist, was man einfach voll nicht gewohnt ist. Was auch der Grund ist, wieso beispielsweise ich heutzutage immer noch Anime schaue, weil du siehst sowas einfach nicht in unserem westlichen Fernsehen. Wie dann Sachen Cartoons noch in den normalen Fernsehserien. Ist einfach dasselbe Prinzip, aber wenn ich das jetzt strahlt Super RTL nicht noch die Ghibli-Movies aus manchmal? Ja, ab und zu, aber nicht allzu häufig. Puh, sehr selten. Und ansonsten musst du halt Adventure Time gucken. Ach, Also ich Max, fuck auf. ProSiebenMax gibt's doch jetzt die Nacht-Animes hier. Da läuft aber auch echt Mist, was so rumläuft eigentlich. Also schade, dass sie nicht gute Animes nehmen. Ja, sondern da läuft auch nur Shit, den du als Guilty Pleasure vielleicht mögen kannst. Ja, zu dem Edgy-Ding. Ich fand's halt auch nicht, das war an keiner Stelle war das irgendwie sexy, sondern es war halt einfach echt so übertrieben und vor allem so penetrant ständig eingesetzt, dass sie es wirklich in jeder Szene versucht haben, irgendwie einzubringen, dass es dadurch halt seine Wirkung im Sinne von Humor erzeugt hat. Wenn du es ein bisschen weniger gehabt hättest, dann wäre, sag ich mal, der Edgy-Teil in Anführungszeichen zu ernsthaft eingebracht. Und das hätte dann meiner Meinung nach nicht funktioniert, nicht auf diese Weise. Also, ich bin jemand, ich verteidige sehr, sehr gerne Shows, die Edgy-Content haben, wenn es passt. Beispielsweise, ich habe Edgy-Content habe ich verteidigt in sehr vielen Chef-Animes, beispielsweise Monogatari, weil es dort grenzwertig benutzt wird, um teilweise Punkte und Comedy rüberzubringen, was schwer ist, was eine sehr, sehr dünne Linie ist. In Maria Holic, weil es ein Teil ist, bei Koide Oshigoto, diesem dämlichen Zwei-Folgen-Kack-Ding, wo es um eine Edgy-Synchronsprechung geht, was ein reiner Edgy-Anime ist im Endeffekt. Wenn klasse Anime, finde ich. Super unterhaltsam. Fand ich lustigerweise auch. So Geschichte habe ich das schon verteidigt. Aber ist auch gültig, Fläche, oder? Ja, auf jeden Fall. Du musst die Idee hinter dem Anime musst du mögen, weil, ich meine, im Endeffekt, ich fand's nur super lustig, wenn du beispielsweise einfach, ich fand den Anime, glaube ich, nur gut, ich habe gerade If My Heart Had Wings gelesen und eine der besten, und allein, dass ich das so ausspreche, ist eigentlich schon, wofür meine Mutter sich schämen könnte, die jetzt einen Stock weg unter mir wohnt, aber was soll's, wäre, dass die beste Hentai-Synchronsprecherin, wenn man mich fragt, ist einfach AGH aus If My Heart Had Wings. Und ich habe da gesessen und ich habe mir ihre 10 angehört und dann nochmal angehört, dann nachmittags nochmal angehört. Und dann habe ich irgendwann Ich bin mit dem Ding fertig geworden, mit einfach generell dem Novel. Und ich habe einen Tag später oder so, habe ich Koide Oshigoto geschaut. Und ich hatte mich schon gedacht, es muss so lustig gewesen sein, mit dieser Person in demselben Tonstudio zu sitzen und ihr Zeug dann einfach bearbeiten zu müssen. Und Koide Oshigoto ist einfach nur eine Comedy, übertriebene Comedy-Sequenz, wo es darum geht. Wenn du jetzt mal den ganzen Shit weglässt, dass es halt von wegen diese seltsame Schwestern-Geschichte da hinten ist. Oder dass sie die ganze Zeit in Trance fällt, weil sie keine Ahnung sich selber dabei befummelt, wie sie, keine Ahnung, sich vorstellt, wie sie irgendwelche Leute einbläst oder sonst was. Das ist halt Schwachsinn, aber die Präsentation war einfach geschenkt. Und es funktioniert halt auch nur mit einem gewissen Anteil an Edgy. Und das hat der Anime relativ gut hinbekommen. Also halt eine Show, die du anschaust und danach sofort wieder vergisst, aber mehr will das Ding ja auch irgendwo nicht sein, ne? Also ich versuche eigentlich heutzutage meistens so Edgy eher aus dem Weg zu gehen, außer jetzt vielleicht so Dinge, die extrem auffallen, wie zum Beispiel jetzt in dieser Season Monster Musume. Lustigerweise waren viele Animes meiner Meinung nach einfach, dass man sie anguckt und direkt vergisst. Ja, zumindest heutzutage. Ich meine, gerade bei Edgy ist es sehr, sehr gefährlich, weil ich meine, Edgy wird nur von horny Teenagern gesehen. Ja, ich gehe mittlerweile größtenteils nach Studien. Beispielsweise, ich weiß, dass Chef Edgy sehr, sehr gerne einbaut, aber das mit einem gewissen Hintergrund macht und nicht einfach nur, um zu zeigen, oh, schau mal, Teddys. Ah. Und das wird halt öfter auch argumentiert, weil es halt eine relativ dünne Linie ist. Wie gesagt, beispielsweise bei Monogatari. Viele Leute sagen einfach, Monogatari ist ein scheiß Edgy Harem Anime und zeigen dann auch, nein. Ich sag das ein bisschen jokehaft. Da will ich mich querstellen. Ich sag, es ist edgy. Harem. Auch? Nein, würde ich nicht sagen. Nicht im eigentlichen Sinne. Einfach aus dem Grund. Natürlich, du hast praktisch beinahe all-female Cast. Okay, wunderbar. Die alle was vom Hauptcharakter wollen, aber der Hauptcharakter ist seit der ersten Staffel in der Beziehung. Und das ist bei Harem-Animes normalerweise, die man heute hat, immer hingestellt. Es ist nicht im traditionellen Sinn ein Harem. Wenn du es runterbrichst auf die Definition, klar. Aber wenn wir es runterbrechen auf die Definition, dann müssen wir auch Edgy nochmal diskutieren, dann müssen wir noch mit ganzen Zielgruppen diskutieren, und hast du nicht gesehen. Es hält ihn aber nicht davon ab, Lodis zu begrapschen, also. Ja. Ja. Und was hat das mit dem Harem-Tag zu tun? Ja, weil halt das er ist umgeben von Haufen Frauen, die anscheinend nicht seine Präsenz halt abwertig finden, obwohl er jetzt... Das stimmt. Allerdings musst du sehen, wenn du es wirklich runterbrichst, dass wir jeder einzelne dieser Charaktere... Und das meine ich bei Monogatari. Bei Monogatari ist es problematisch. Wie gesagt, ich würde den Edgy und den Harem-Tag beide nicht wegstreichen. Aber einmal, das Lodi-Begrabschen ist meistens... Ich nehme mal ein Beispiel aus... Zen Monogatari, aus der dritten Staffel. Ohne großartig zu spoilern, was da wirklich das Endsache ist, aber jedes Gespräch, was er mit Hachikoji hat, was er die Loli, die Quoten-Loli jetzt, sag ich mal, ist, beginnt damit, dass er sie begrapscht, was später zu dem Running-Gag wird, der auch von den Charakteren selber eben so angenommen wird. Das will ich gar nicht verteidigen. Und dann gibt es ein Gespräch, was mit Courage to Tell a Lie anfängt. Das ist eine Riesennummer. Jetzt mittlerweile wird eine AMV drauf aufgebaut und hast du nicht gesehen, weil es einer der Kernpunkte ihres Charakters ist, wo sie damit anfangen, dass die beiden eine Wette haben, dass sie einfach einen Satz nennen kann, der sich eigentlich sehr, sehr verwerflich anhört. Beispielsweise to lie to your friends. Seine Freunde anlügen. Und wenn man dann Courage to davor setzt, dass sich das cool anhört. Und weil es sich dann anhört, beispielsweise Courage to tell a lie to your friends, was sich anhört von wegen, als ob du denen was Gutes tun wirst, aber du erzählst praktisch immer noch eine Lüge, ne? Ja. Der Wetteinsatz dahinter ist, hinter einem, was eigentlich ein relativ cooler Gedanke ist, oder zumindest ein Gedankenspiel ist, dass sie darum wetten, dass er dann beispielsweise ihre Unterhose sehen darf. Wunderbar. Das wird dann übergeleitet über, wie gesagt, diesen an sich interessanten Punkt, in ein Gespräch, was ihr Arc-Finale teast, ohne zu spoilern. Und es wird nicht als rein Standalone Edgy benutzt. Das ist das, worauf ich da hinaus will. Waren wir nicht eben noch bei Harem? Ja, aber bitte, Harem habe ich schon gesagt, was da bei Monogatari der Fall ist. Es ist prinzipiell, wenn du es runterbrichst, auf die Definition ein Harem, aber es ist kein traditioneller Harem, wie du ihn heute sehen würdest, beziehungsweise wie du ihn heute in den meisten Animes klassifizieren würdest. Interesse an einer Beziehung gibt. Bei keinem der Charaktere, auch bei die was von Araragi wollen, weil sie ganz genau wissen, was mit Senju Gahara abgeht. Ja, ehrlich gesagt, juckt mich auch so nicht, ob es jetzt ein Harem ist oder nicht. Ganz ehrlich, also das für mich war es halt größtenteils oder fast ausschließlich Comedy und ja, und halt und fertig. Das ist mein wenn es mich unterhält, ist es gute Comedy, fertig. Also, und dann ist mir egal, ob es jetzt über Harem Edgy oder über was weiß ich geht. Ja, mittlerweile habe ich ja sowieso auch endlich ich meinen Edgy-Anime gefunden, den ich einfach wegen dem Edgy gut finde, weil er endlich mal meinen Fetisch anspricht. Ich meine, Monster Musume ist ganz klar. Das ist so eine Sache. Du bist nicht der Einzige. Ich habe leider immer noch nicht die Stelle im Anime erreicht, wo endlich die 2 Meter Spinnen-Dominatrix auftaucht. Ich freue mich so tierisch drauf. Aber, wahrscheinlich nächste. Nee, Folge 7 oder so soll die auftauchen. Ja, in der letzten Folge konnte man die am Ende sehen. Nice, das so, ja. Da muss ich auch sagen, das ist so ein Fall, wo es halt so over the top ist, dass es irgendwie doch schon funktioniert. Also, oh nein, Bullshit. Tu es nicht so erklären. Ansonsten nehmen wir gleich auch noch Kiss X Kiss und so weiter. Ich meine, Monster Musume war von mir ein Witz, okay? Der Anime ist crap. Nee, ich hab's, den Anime nicht an sich gesehen, aber ich habe ein paar Ausschnitte und da war es halt wirklich so übertrieben eingesetzt. Also nicht nur SD, sondern auch die ganzen sexuellen Anspielungen und sowas. Und ich finde, wenn es halt wirklich vollkommen übertrieben schonungslos eingesetzt wird, dann funktioniert es zumindest auf der Ebene. Wenn es in Richtung Queensplit geht, okay, ich nehme es an. Gut, wie gesagt, der einzige Edgy-Anime, den ich der rein Edgy ist, der sein Hauptaugenmerk auf Edgy legt, den ich respektieren kann, das ist Queensplit, weil er sich einfach voll nicht mehr ernst nimmt, weil er sagt, wir sind Edgy, wir bringen euch einfach euer Softcore-Porn-Material, was ihr wollt, mit so ein bisschen Porno-Comedy, so ein bisschen nebenbei, von wegen einer der Chars heißt Luna Luna, ist eine Amazone mit einem Phallus und Tentakel aus dem Rücken. Ich meine, was willst du eigentlich noch mehr? Die natürlich eine Lesbe ist. Was? Gibt Sinn. Und dafür kann ich Queensplit respektieren. Der Anime ist shit, klar, aber sie wissen zumindest, für wen sie catern. Und sie sagen halt, wir sind edgy, wir sind nicht mehr, wir sind nicht weniger. Ist immer noch besser als Kiss X Kiss und To Love Ru, die sich anlügen. Oh, wir können ernsthaft und deep sein und wir haben eine anständige Kiss Romance. Kiss X Kiss wollte ernsthaft sein? Es gibt Leute, die mir das sagen. Es gibt Leute, die mir sagen, Deutsche. Sogar Otto Shimono hat eine richtig geile Story gehabt. Ich hab einen Typen, der ist. Sofern Otto Shimono ist ein gigantisches Plothole. Ach nee, ich bin so unglaublich lustig. Meine Anekdote. Das kannst du gerne so halten, aber ich fand die Comedy nicht. Also, ich fand, die Comedy an sich war nicht wirklich klug. Das war der Anime, der mich zum Lachen gebracht hat. So, auch im Nachhinein. Dann schau Chef Comedy. Such dir deine Sparte aus, was du an Comedy magst, und schau dir Chef an. Maria Hollywood oder Sayonara Setsu, was erzähl, lege ich dir ans Herz. Die zwei besten Comedy-Shows zusammen mit Panty and Stalking, aber was kannst du mal hier gleich runterschreiben? Schau ich mir gerne an. Wie meinst du mal? Hast du gerade Maria Hollywood genannt? Ja. Ich fand Chef, das vielleicht. Okay, damit das Problem sind ist, bestimmt bevor wir jetzt die einzelnen Comedy-Shows von Chef angreifen, Chef macht Comedy-Shows aber in einem sehr, sehr speziellen Stil. Beispielsweise Sayonara Setsubu Sensei ist meiner Meinung nach der beste Comedy-Anime. Das Ding wird entweder gehasst oder geliebt. Die Frage ist, ob du mit der Comedy-Schiene klarkommst. Sayonara Setsubu Sensei ist der schwärzeste Humor, den du irgendwo finden kannst, was Anime sich trauen zu erzählen. Ich meine, die allererste Szene ist, dass sich ein Lehrer versucht zu erhängen, wird von seiner Schülerin gefunden. Deine Schülerin erkennt nicht wirklich, von wegen versteht nicht, dass er sich umbringen könnte an so einem schönen Frühlingstag und erzählt von wegen, oh ja, du wolltest dich bestimmt nur größer machen. Mein Vater wollte sich auch nur größer machen. Du willst bestimmt Basketballspieler werden, oder? Mein Vater, der hat sich immer versucht, größer zu machen, nachdem unser Haus gepfändet wurde, nachdem er von seiner Frau verlassen wurde, nachdem er von seiner Firma entlassen wurde, nachdem er angefangen hat zu trinken. Und das ist der erste Gag, den du in diesem scheiß Anime hast. Also bitte. Ja, aber im Vergleich zu Maria Hollick ist es auch noch etwas halt, soll ich sagen, kreativer. Das finde ich nicht. Ich fand, Maria Hollick hatte eine großartige Prämisse und vor allem ein paar sehr, sehr gute Charaktere. Ich bin ein Riesenfan von Maria. Okay, und damit sind wir ja wahrscheinlich jetzt bei deinem Guilty Pleasure. Ja, das könnte Guilty Pleasure sein. Sind wir da? Ich habe vielleicht einmal grinsen müssen im ganzen Anime und der Rest war für mich ein Chore. Oh. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, Chef-Animes sind halt sehr, sehr speziell. Auch die Prämisse von Maria Hollick ist extrem speziell, weil die Frage ist, von wegen, sehr viele Leute tun sofort erstmal Backpedal, wenn ein Anime auch ich nur... Ich meinte ja Maria Hollick, also Sayonara Setsumono-Sensei ist ohne Frage ein guter Anime. Ja, klar. Ich rede ja auch gerade von Maria Hollick. Viele Leute beispielsweise auch sofort davon abschrecken, einen Anime zu schauen, wenn man entweder A, den Yaoi-Tag hat, auch wenn man, sagen wir mal, vergleicht mit dem Yuri-Tag, dass man praktisch, ich meine, welche Mainstream-Animes haben denn Yuri-Tag? Wir haben Yuri, das ist eine Comedy-Show, die Yuri Undertones hat, großartig. Und wir haben Shows wie, was haben wir noch so? Hibike. Habe ich nicht geschaut, das ist schlecht. Wir haben größtenteils, wenn man es wirklich unterbricht, haben wir eigentlich nur cutesy-Shows, die versuchen zu sagen, oh, wir haben Yuri Undertones und das war's. Und mehr machen Yaoi-Animes auch nicht. Ich meine, der letzte Yaoi-Anime, den ich geschaut habe, ach du Scheiße. Deswegen, das war eine Game-Übersetzung. Das war eine Game-Übersetzung, also bitte. Das Einzige, was man da hatte, war Typen, die sich leicht schwul angekleidet haben. Und der eine, den hat man für ein Mädel gehalten in der Rückblende. Gott, Jesus würde es gefallen. Aber bei Mary Holic ist ja genau das gleiche. Mary Holic hat einfach nur einen Crossdresser als Hauptcharakter, aber das wird richtig gechillt rübergebracht. Ich mochte seinen Charakter tierisch, muss ich ehrlich sagen. Ich fand irgendwie, die haben einfach dieselben Jokes die ganze Zeit wiederholt, irgendwie. Fand ich gar nicht, ehrlich. Ja, yes. Okay. Hast du ein Beispiel? Nee, das die Hauptcharaktere mit den kurzen Haaren halt, das war so der Running Gag, dass sie halt die ganze Zeit voll abfährt auf Lesben, also auf ihn sozusagen. Ja klar, das war ja auch der... Ah, du meinst, du spielst auf ihr Nasenbluten an? Ja, weil die ja, ist halt doch, geil auf eher, ihn, aber er doch, ist halt ein Kerl und das ja, war das der war Joke. Eher, das war doch eher das Ergebnis als die Pun... Also das war doch eher die Punchline und nicht der ja. Witz. Die haben die aber ich mein, ganz sagen wir mal, du hast ihr Nasenbluten. Es gibt da eine Szene von wegen, wo seine Schwester vorgestellt wird, wo es darum geht, dass die Körpermaße aufnehmen und sie davon fest überzeugt ist, dass er halt beim Messen gerade ist, bei den Messungen, und dann rausstürmt und feststellt von wegen, oh, Maria, du hast Brüste, und das ist eigentlich seine Schwester und hat wieder ihre Nasenbluten-Szene. Ja, okay, das Nasenbluten ist das Ergebnis, aber ist nicht der Witz. Ich glaube, ich bin irgendwie aus so pervers Jokes rausgewachsen. Ich finde das schon lange nicht mehr lustig. Vielleicht liegt's daran. Ich würde es nicht über perverse Witze nennen. Ich meine, sie ist einer der Charaktere und das war's. Ich mochte sie auch nicht. Der einzige Entscheid, den ich wirklich mochte, war einfach Maria und ihre super, super kacksarkastische Ader. Das waren die wirklich guten Witze in der Show. Ja, ich weiß nicht, hast du vielleicht diesen einen Anime gesehen, der halt komplett nur um Sex-Jokes geht? Wenn du mir den Namen nennst, vielleicht. Na, den Namen habe ich nicht mehr im Koffer. Ich hatte nach einer Episode gedroppt. Schlecht, halt so. Weil... Ich hab keine Ahnung, ich schaue nicht viele Comedy-Shows. Ich schaue auch nicht viele Shonen in dem Sinne. Ich schaue eigentlich nur relativ langatmige USS-Sign, beispielsweise Texan, beispielsweise Ergoproxy, beispielsweise Shiki. Das ist das, was ich am ehesten schaue. Ich habe jetzt CK Yuri angefangen. Hisaya lese ich nebenbei. Und deswegen bin ich da nicht so hundertprozentig mit vertraut, dann müsstest du mir halt Namen nennen. Der Anime ist halt irgendwie, man kann es ein bisschen mit Shimoneta vergleichen, allerdings finde ich Shimoneta weitaus lustiger, weil es halt total over the top ist. Aber das ist halt so, ich weiß nicht, kennst du Shimoneta von dieser Season? Nee. Okay. Von den letzten Seasons habe ich extrem nicht geschaut. Den einzigen Anime, den ich komplett durchgeschaut habe von dieser Season, das war dann Machi. Ah. Oh. Das war dann Machi. Ah, dann mein Beileid. Ich muss sagen, naja, Danmachi ist halt so ein Anime, den kann man sich oben links in so einem kleinen Fenster aufmachen, während man im Hintergrund irgendeinen 2D-Grinder oder sonst was spielt und den Anime vergisst du, sobald du ihn ausgemacht hast. Aber für das, was er war, war halt visuell ansprechend gut. War halt für mich dieselbe Schiene wie No Game No Life. No Game No Life hatte ich auch einfach nur großenteils unterhaltsam, weil man halt gesehen hat, da ist so ein riesen Budget reingeflossen. Ja. An Musik, an Visuals. Ich meine, fucking, Danmachi war halt super lustig. Die einzige Szene, wo ich da wirklich lachen musste, war die Szene, als man das erste Mal gesehen hat, wie Bell in einem Dungeon war und die einfach einen Glow-Effekt auf seine Haare gepackt haben. Weil sie einfach aus irgendeinem Grund dieses Schwarz-Weiß, diesen Color-Filter so geil fanden und gesagt haben, Bells Haar hat einfach eine leichte Leuchtaura. Die einzige Szene, in der ich lachen musste in der ganzen Show. Aber sie war halt unterhaltsam aufgrund Musik und aufgrund von Präsentation. Der Anime war nicht gut, um Gottes Willen, aber war unterhaltsam. Dafür, dass man es im Hintergrund einfach aufnimmt nebenbei. Das ist genau die gleiche Szene, wie gesagt, wie No Game No Life und SAO. Oder anscheinend jeder gehypte Seasonal-Anime, vor allem Spring-Anime anscheinend in den letzten Jahren. Vielleicht müsste ich mir das mal irgendwie antrainieren, dass ich mir schlechte Anime einfach anschaue, währenddessen ich andere Dinge mache, weil... Dann hätte ich wahrscheinlich nicht so leiden müssen. Ja, das aktiv zu einfach, schauen war echt nicht wahr. Ja, eben. Und irgendwie mit Untertiteln, wie will man das machen? Das verstehe ich nicht ganz. Ah, ja, stimmt. Also einmal, ich meine, ganz ehrlich, selbst wenn man nicht jeden einzelnen Satz mitbekommt, ist es jetzt nicht so nennenswert schwierig. Man muss nicht einen einzigen Satz mitbekommen, diesen Anime. Ja, eigentlich gar nicht. Bei Danmachi muss man es wirklich nicht. Ich meine, der gesamte Teil, der über Untertitel mitgebracht würde, wäre eigentlich komplett irrelevant. Das wäre einfach nur diese ganze Geschichte, dass Familien existieren und dass es ein Level-System gibt. Das spielt so keine Rolle. Das sind Nebengrundinfos und vielleicht der Tease am Ende von wegen, oh, zweite Staffel des CEO, von wegen, dass Bell anscheinend hier der Enkel von Zeus oder so ein Schwachsinn ist. Aber meine Güte, was hätte man sonst verpasst, weißt du? Ist da was bestätigt? Wird da was kommen? Oh Mann. Also ich weiß es nicht, ob da was kommt, aber das war halt der riesen Tease am Ende. Genauso wie bei No Game No Life, dass die eine Schlampe von wegen die eine Fuchsnutte jetzt anscheinend ja eine dieser ganz alten, dieses alte Folge auf Rang 1 oder sonstigen Schwachsinn ist. Was ja, wahrscheinlich, also wegen, für mich die mit schlechtesten 10 Minuten überhaupt so, wie man eine Staffel beenden kann. An sich fand ich No Game No Life sehr unterhaltsam und ich würde es auch definitiv über Sodom Online stellen, was die Qualität angeht. In jeder Hinsicht, ja. Aber ja, was die Qualität angeht, klar. Das Ding hatte auch ein Budget von einem Kanal. Nee, ich meine jetzt nicht technisch, ich meine inhaltlich. Ich meine schon inhaltlich. Okay, ja, ja gut, es hatte eine klügere Geschichte, weil sie sich tatsächlich hinsetzen. Die Sache ist, die No Game No Life war ganz interessant anzuschauen mit den ganzen Spielen und den Erklärungen dahinter. Das Problem, was sie hatten dasselbe wie mit den ganzen Shonen-Shows, dass man einfach gesagt hat von wegen, oh, Sora und Shiro, der größte Bullshit war das letzte Spiel, was sie gemacht haben. Das allerletzte gegen die Tiermenschen, klar. Dieser genau, Shooter oder was das war. Gegen das Fuchsmädchen, genau. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber da hatten sie ja erzählt gehabt von wegen, die könnten jetzt tatsächlich an ihre Grenzen kommen, sie wissen nicht wirklich, was abgeht, womit sie kämpfen müssen. Und am Ende haben sie gesagt, nö, eigentlich hatten wir die ganze Zeit die Kontrolle. Und bla bla bla. Und es war einfach super langweilig, weil man halt genau die ganze Zeit da schon wieder gesessen hat. Genauso wie bei Sword Art Online mit OP fucking Kirito, so nach dem Thema, oh ja, eigentlich gibt es keinerlei Spannung. Das Einzige, was wirklich interessant war, war zu wissen, welcher Gedanke jetzt hinter den Spielen tatsächlich sitzt und wie es tatsächlich dann gelöst wird, mit welchem Gimmick, nenn ich's mal. Das ist, weil die Gamer sind, ja? Alle Gamer sind Genies. Ja, natürlich. Oder beispielsweise, dass einfach hier seine Schwester Shiro einfach nur eigentlich ein blankes Blatt Papier ist, aber hey, wir bringen den Bruder-Schwester-Plot rein und hey, scheiß drauf. Das würde ich eher sagen, dass das Problem war, dass die Charaktere einfach sich überhaupt nicht in keinster Weise entwickelt haben. Ich meine, die sind reingekommen, oh, wir sind die Besten, und sind rausgekommen mit, oh, wir sind ja, die Besten. Ja, davon rede ich ja. Das ist doch genau das nimmt die gesamte Spannung raus und das lässt denen gar keinen Platz nach oben. Ja, sie hätten sie hätten ja ruhig weiteren die Besten sein können, aber sie haben sich ja charakterlich überhaupt nicht weiterentwickelt von der Persönlichkeit her, was ja, man hätte sie machen. Hätten sie sich weiterentwickeln sollen. Ich bezweifle, dass die hätten ja irgendeine Hürde hätten sie haben müssen, wogegen sie stoßen. Ansonsten haben sie ja gar keinen Grund, sich irgendwie zu ändern. Ja, ich bezweifle, dass der Writer da wirklich sich dafür interessierte. Ich meine, das sind ja Grundbausteine von Storywriting. Wenn man die nicht beachtet, dann ist das bestimmt auch, weil man einen Grund dafür hat. Das ist halt so Wish-Fulfillment, damit die Leute sich so in die Charaktere hineinversetzen können, sich cool fühlen. Das ist halt auch wieder so Teenager-Zeit. Ja. Ich hab ja nur Game-Life. Oh, das war ungemein. Wir sind einfach so blank, wie sie sein können. Ja, wir haben jetzt genau nichts verstanden, Arsen. Nochmal bitte. Oh. Ja, dann. Komm, dann red ich so lange. Ja. Also bei No Game Life, ich fand einfach, man hat schon in der ersten Folge mitgekriegt, einfach in was für eine Schiene das geht. Und ich hab jetzt zum Beispiel nicht zu Ende geguckt, den Anime, aber jetzt, wie ihr erzählt habt, bleibt es einfach genauso. Und irgendwie habe ich es eigentlich genauso erwartet. Wenn einem die erste Episode gefällt, dann kann man alles gucken. Genau, lass es. Nein. Naja, dann kann ja Igeljäger erzählen, was er dann so für ein Guilty Pleasure hat. Manche würden es höchstwahrscheinlich als Guilty Pleasure, je nachdem, was für einen Anime-Geschmack die haben, zählen, aber viele der halt storylosen Q-Anime bzw. Moe Slice of Life Shows gehören da bei mir dazu. Einfach nur wahrscheinlich, weil ich einfach die Comedy mag und es ist ziemlich easy auch mit anderen Leuten das zusammenzuschauen, deswegen gucke ich das manchmal mit Markus. Und es ist insgesamt einfach nur so, weißt du, abschalten, kurz den Tag vergessen, wenn man gerade irgendwie von der Schule oder Arbeit kommt. Und halt ein bisschen entspannen. Ist halt sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr subjektive halt Verbindung, die man damit haben muss. Ansonsten ist es höchstwahrscheinlich einfach nur, sag ich mal, langweilig für viele. Weil also, selbst wenn manche Leute das wirklich analysieren und da wirklich sagen, nee, das ist viel tiefer, als ihr alle denkt, wie Digibro, falls ihr den kennt. Ja. Der hat ja zwei Stunden. Geht's wieder? Ja, es geht wieder. Ah, perfekt, dann weiß ich, was es war, alles klar. Okay. Ja, aber wie gesagt, ich sehe die Serien halt nicht großartig als was Tolles an, aber ich schaue sie immer noch gerne, wenn sie gut gemacht sind. Also es gibt natürlich eine Menge Moe Slice of Life Shows, die ziemlich fucking öde sind, aber halt sowas wie K-On! Und Nonon Biori sind ziemlich gut. Halt einfach diese Cute Girls Doing Cute Things Shows, wo nichts passiert, ja. Aber die Charaktere sind halt irgendwie liebenswert. Ja, wo man sich einfach so ein bisschen halt fluffig fühlt dabei, wenn man es sieht und dann halt wieder ausmacht und keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund muss ich halt hinzu, es größtenteils auch einfach Man hat immer diese Standard-Maul-Charakter. Ich glaube, wir müssen das gar nicht so auf Kyoto Animation beschränken, wobei Kyoto Animation noch am schuldigsten ist, was das angeht. Die haben das halt sehr beliebt gemacht und erfolgreich mit Haruhi. Aus irgendeinem Grund hat das halt einfach, haben diese Maui-Charakter einfach super Charme. Auch wenn sie die dümmsten Charaktere eigentlich sind, vom, wenn man es wirklich runterbricht, ich meine, die sind alle borderline retarded, wenn man es mal wirklich runterbricht. Ja. Aber es, aus irgendeinem Grund sind sie halt super charmant. Das ist halt wie, wenn du so einen Kumpel hättest, der jetzt, keine Ahnung, eine Menge Weed gesmoked hat, so ungefähr kannst du das mit denen vergleichen. Das ist halt, ist charmant, aber man will jetzt nicht die ganze Zeit mit dem rumhängen. Das ist gut, ja. Ich bin ja tatsächlich auch jemand, der so auf dieses Moe-Gedöns immer reinfällt, aber also wirklich eine Show, die mir jetzt irgendwie langfristig ins Gedächtnis irgendwie geblieben wäre, fällt mir jetzt so spontan nicht ein. Ich könnte höchstens sagen, Welcome to NHK, hier die Misaka, oder dass sie, also weiß ich überhaupt nicht, ob das so dort reinfällt, aber das war zum Beispiel so ein Charakter, den ich halt eigentlich auch nur gemacht habe, weil sie halt süß war, aber an sich hat mir die jetzt so charakterlich kaum was gegeben. NHK? Ja, ich bin heute ganz frisch fertig geworden. Ich kann absolut verstehen, warum man den Anime mag. Aber mich hat er so, also zwischen der 13. und 20. Episode hat er mich einfach verloren, so irgendwie. Das wirklich? War nicht so. Also ja, ich fand ganz genial. Also ja, das, also bei mir ist das wirklich in den Top 10, weil einfach die Charaktere so, also die. Es ist manchmal so, als würde der Hauptcharakter halt auf der Stelle bleiben, aber wenn man wirklich bis zum Ende halt sieht, merkt man eigentlich, dass das alles auch Impact hatte und dass es sich jetzt auch ändert. Ich meine, am Ende hat er sich ja geändert, Spoiler, I guess. Und sie hat dabei halt geholfen und sich mit ihm verändert. Also sie hat ja auch so ihre eigenen kleinen psychischen Probleme, wie sich am Ende herausstellt. Ja, auch gerade bei Moe gerade war. Ja, ich weiß gar nicht, was du mit NHK eigentlich jetzt mit Moe da verbunden hast. Was haltet ihr denn von Lucky Star, wo wir schon dabei sind? Ich habe die erste Folge gesehen und dachte mir schon, was ist das für eine Scheiße, ganz ehrlich. Nee, dieser Humor war so stumpf, ganz ehrlich. So fucking boring. Es arbeitet halt. Es ist halt langgezogenes Slapstick, leider. Die erste Folge, das Lustige ist, die erste Folge ist auch die einzige, die halt das wirklich macht. Mit diesem einen einzigen Gag, der sich über 8 Minuten zieht. Ja, diese mit dem Kuchen oder was haben die da geredet? Welches Ende beim Schokohörnchen der Kopf ist? Ja, genau. Was ist das? Und da dachte man guckt sich dann denkt so, ach du Scheiße, was mache ich hier gerade? Aber genau das ist der Grund, wieso du solche Shows vor allem nicht nach der ersten Folge schon abbrechen solltest. Das hat Gegug auch gemacht, deswegen habe ich den irgendwann aufgehört. Das war wirklich der Ausstecker. Gegug ist ein Plepp. Ja, das sowieso. Ich meine, der einzige Anime-Channel, den ich jetzt noch schaue, ist Du Speck Schokolade. Aber, nee, bei Gigo beispielsweise hat sich hingesetzt und hat gesagt, von wegen, die erste Folge Bullshit-Comedy breche ich ab. 1 von 10. Und als jemand, der, keine Ahnung, was weiß ich, wie viele 1000 Abonnenten hat, dass man es irgendwo schon recht frech, weil das ist so nichts aussagend. Ach, als er die Videos gemacht hatte, da war er noch niemand. Ich meine, muss man mal gucken, der hat ja das alles re-uploadet in 2009 oder so, das heißt, die Videos sind wahrscheinlich also noch älter. So, keine Ahnung, es ist halt trotzdem eine Schweinerei als Reviewer größtenteils und dann darüber ein extra Video machen zu wissen, ob er jetzt den Anime kennt oder nicht. Beispielsweise ich würde mich mit meinen 5000 Abonnenten nicht hinsetzen und würde sagen von wegen, oh, schaut mal, ich habe jetzt eine Folge Anime Y geschaut und der ist Bullshit und fuck this und 1 von 10. Würde nicht sagen, dass Bullshit ist einfach nicht mein Humor und einfach lassen. Das Problem bei mir, als ich Lucky Star geschaut habe, war einfach, dass ich noch nicht allzu viele Anime geschaut hatte zu dem Zeitpunkt und viele Referenzen einfach nicht mitbekommen habe. Deshalb fand ich das dann nicht allzu lustig. Ja. Es ist stark mit Referential Humor. Ich muss halt ehrlich sagen, ich habe Lucky Star irgendwo gefeiert, aber das ist, ich glaube, meine Guilty Pleasure ist sowieso, dass, nicht Lucky Star, aber das, mein Comedy-Geschmack, weil ich schaue entweder diese extrem scheiß speziellen Comedy-Shows, wie beispielsweise, wie gesagt, Sayonara Satsubou Sensei oder Maria Holic, die einfach auf eine ganz genaue Zielgruppe abgreifen, oder auch Panty and Stalking. Aber, das fand ich zum Beispiel überhaupt nicht lustig. Ich verstehe irgendwie nicht. Das ist irgendwie so eine Art, so. Es ist halt nicht für Kinder, aber dennoch ist der Humor wirklich so. Patty and Stocking ist eigentlich nur eine gigantische Verarsche von wegen, oh, schau mal, wie die Westerboos versuchen, Animes zu machen. Es kam mir einfach vor, wie so eine Art referential, aber South Park irgendwie. Die Shows, die ich richtig bis aufs Blut genieße, die eigentlich auch durch die Bank weg scheiße bewertet sind, das sind Shows wie All My Me, wie Denju, wie Kill Me Baby und wie Dokuro-chan. Diese 4 Minuten, oder Nishiju. Nishiju ist, glaube ich, der bekannteste und auch bestbewertetste aus der Schiene. Wo wegen diese richtig kurzen 4 Minuten Skits die einfach reinster, awesome. Die einfach reinster Slapstick sind. Reinste Random Comedy, du hast, ich weiß auch bei I'm All Me, ich habe Tränen gelacht und ich weiß nicht mal richtig wieso, und das ist das Coole daran. War, ich weiß nicht, hat einer von euch I'm All Me geschaut? Ist das, ich hab's jetzt nicht geschaut, aber ist das so Überdreht? Strawberry Eggs, oder? Es ist extrem überdreht, man würde es also überhaupt random bezeichnen, aber ist das praktisch, ich sag mal, wie gesagt, ich erkläre mal einfach einen der Witze aus I'm All Me, was halt einfach die durchschnittliche Folge war. In I'm All Me hat man im Prinzip einen Mangaka-Club, drei Charaktere. Eine, die relativ ernst sich hält, eine, die komplett überschnappt ist und eine, die halt diese übelst auf Drogen total gechillte Lehrerin mit einem Gimmick ist. Dem Gimmick ist bei der, dass die halt Töpfe macht, und das binden die in sehr, sehr viele Witze ein. Und in einer Szene finden halt die ersten zwei Charaktere, das sind Ai und Mai, finden eine Katze. In so einem Cardboard-Box, weißt du, von wegen, was man halt auch bei Anime schon gesehen hat, ne? Von wegen diese leichte Dramatik ist, von wegen, oh, Streuner, ausgesetzt, bla bla bla. Ja, können wir die mitnehmen? Dann fängt die halt an, die halt relativ auf den Boden geraten ist. Wie gesagt, alles innerhalb von 4 Minuten. Ja, kannst du dich überhaupt für eine Katze kümmern und bla bla bla? Und dann sagt sie von wegen, okay, ich darf sie also nicht, ja gut, dann setze ich sie im Fluss aus, mal schauen, ob du damit leben kannst. Was der erste Witz in der Szenerie halt ist. Und dann sagt sie halt, okay, dann nehmen wir sie mit, und dann bringen sie zum Clubhaus. Und man sieht halt nur, wie sie der Katze halt so Katzenfutter halt in den Napf geben, den sie extra gekauft haben. Und dann lassen sie halt von wegen, ich glaube, es war Mai, halt die komplett überdreht ist, überzogen ist, lassen sie dann halt mit der Katze allein. Und dann beugt sie sich halt mit so einem richtig dunklen Scheißgesichtsausdruck über diese Dreckskatze und sagt halt von wegen fängt halt an, so richtig zu lachen. Anderen beiden Charaktere bekommen mit, dass sie einfach nur weggeschickt hat, gehen hoch und man findet einfach sie, wie sie der Katze das Futter wegfrisst. Weil dann halt von wegen, ja, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, oder? Von wegen das Katzenfutter. Und die letzte Szene ist einfach, wie sie in der Cardboardbox auf dem Fluss ausgesetzt haben. Und das sind so die Comedy-Shows, die ich unglaublich genieße. Die ich aus irgendeinem richtig dummen Grund super, super lustig finde. Was aber auch Comedy angeht, weiß ich jetzt nicht, ob man das als Guilty Pleasure erzählen könnte, weil Comedy ist insgesamt hundertprozentig subjektiv, also muss man sich dafür auch nicht schämen, wirklich. Na, die Sache ist bei den Shows, dass sie halt normalerweise A, sehr, sehr schlecht qualitativ sind. Und Nishijo nicht, also das ist Nishijo, Animation einfach. Nishijo nicht, aber Nishijo ist auch eine riesen Ausnahme. Nishijo ist auch der einzige von diesen drei Animes, der halbwegs positiv bewertet ist. Von denen, die ich jetzt genannt habe. Aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass die Shows, die halt diese Art von Slapstick-Comedy eben beinhalten, grauenvoll sind. Absolut schrecklich, was Qualität angeht. Es kommt halt wirklich, ich meine, klar, es gibt die Fanbase, die sowas richtig genießt. Ich bin einer davon, klar, das ist halt so viel Humor, meine Güte. Aber wenn man es halt wirklich runterbricht, haben die nicht viel, sie haben kein kluges Writing, die haben keine klugen Witze oder sonst was. Brauchen die doch nicht. Ich meine, ich finde ja sogar diese richtig, ja, aber kennst worauf du diese sonst Jokes? Solltest du es bewerten? Ja, das ist das Schlimme immer bei Comedy, ist immer ein Rätsel für mich zu bewerten. Da gehe ich wirklich nur nach Enjoyment, glaube ich, und versuche mal ein bisschen so ein, zwei Punkte runterzugehen dabei. Aber ich weiß nicht, ob du vielleicht auch so, ich lache zum Beispiel selbst über so richtig schlechte Witze, die sind so schlecht, dass es, weil es so schlecht ist, lustig ist, weißt du, so diese One-Note-Jokes, wo man dann einfach Sachen fragt und dann gibt's eine Antwort und das ist dann lustig, weil es einfach schlecht ist. So, so die Art. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, also das Problem, ich wollte jetzt gerade nur das Problem mit der Bewertung ansprechen, was du gerade gemeint hast. Ja, ja. Ich glaube, das ist halt nur großartig ein Problem bei Animes, die halt nur das Comedy-Genre wirklich benennen. Also bei Shows, die ich gerade beispielsweise genannt habe, die haben ja nichts anderes als Comedy. Die haben einen 4-Minuten-Witz, den sie in der Zeit erzählen, haben kein Character Development, haben keine Story. Ist nicht mal richtig Slice of Life, was einfach komplett over the top ist. Ja. Oder haben ja gar nichts anderes außer die Comedy. Und das zu bewerten ist halt schon schwierig. Aber genau deswegen sind die auch, glaube ich, so mies bewertet, weil sie halt nichts bieten. Und Comedy-Shows halt generell, die du in Sachen Anime benennst, ich meine, was sind die ersten Comedy-Shows, an die du denkst, wenn du das Wort Comedy hörst? Die ersten Anime, ist das persönlich? Bei mir würde beispielsweise Sayonara Satsuki Sensei und Maria Holic vorkommen. Shows, die zwar extrem speziell sind, aber die halt mehr haben als nur diesen einen Skit. Also, wenn jemand sagt so, was ist der lustigste Anime, den du je gesehen hast, würde ich wahrscheinlich sagen Elfenlied, aber ansonsten würde ich eher an, sag ich mal, ich weiß nicht, ob du den erkennst, Nichi Bros ist der im Internet bekannt, hat jetzt nicht den Namen, aber hat auch Nichijou im Namen, geht halt um Highschool-Jungs. Nee, kenne ich den. Das ist auch mit halt Slapstick, Skits und sowas. Ist halt jetzt nicht over the top. Ich nehme mal an, es hat irgendeine Art von Story und Hintergrund, ne? Dass nee, du das nicht einfach, nur sagen kannst, das ist reine Comedy. Nee, an sich verarscht er teilweise einfach Anime-Tropes und halt auch sozusagen der spielt es ein bisschen drauf an, wie bescheuert manchmal einfach Teenager-Jungs sind. Und einfach, man sieht einfach manchmal Dinge, die man selbst irgendwie gemacht hat als Teenager, finde ich. Und aber halt noch ein bisschen überdrehter. Halt nicht jetzt extrem übertrieben wie jetzt zum Beispiel Nichijou, aber halt noch so, dass man sich damit noch ein bisschen verbinden kann. Und das ist halt so das Level von Comedy, wo ich extrem war. Also den Anime fand ich durch und durch lustig, jede Episode. Aber das sind dann auch immer so, keine Ahnung, 2 bis 4 Minuten Skits, der hört auf und dann kommt ein neuer. Halt aber immer so mit denselben Charakteren ungefähr. Okay. Gut, dann bist du die Ausnahme zu dem, was ich eigentlich verdammt, jetzt hast du meinen Punkt einfach gebombt. Großartig. Okay. Ja, also normalerweise, wenn ich Leute fragen würde, von wegen, ich ist ja auch nicht der erste Podcast, bei dem ich jetzt dabei bin, wir kommen auch öfter auf Thema Edgy, Comedy und sonst was. Und normalerweise, wenn ich Leute frage, dann nennen sie mir halt erstmal Shows wie teilweise auch Lucky Star oder Shows wie Love Life, größte hat halt Slice of Life Mixes, ne? Und dann ist halt, bei den Shows ist es halt deutlich einfacher zu bewerten. Ich meine, wie willst du eine Comedy-Show, wie sagen wir mal I, My, Me oder Senju oder, wie gesagt, die beste Show, finde ich, in dem Stil war, das habe ich erst letztes geschaut, das war Kill Me Baby. Kill Me Baby war so fucking grandios gut. Und es hat auch diese 4-Minuten-Skits compressed in tatsächlich komplette 24-Minuten-Episoden, wie Nishijo es gemacht hat, 12 Folgen lang mit einer OVA, eine Halloween-OVA, was komplett grandios war. Und dann, wenn du halt so 2 Shows gegeneinander stemmst, dann ist es halt problematisch, weil dann würde ich sagen, musst du halt irgendwo, wenn du objektiv bewerten willst, muss man halt schauen, okay, wie sind die Witze geschrieben, ist das kluges Writing, hat das vielleicht irgendeinen Hintergrund, außer dass es einfach nur random ist und damit einfach nur deinen Humor anspricht. Nee, bei Comedy sage ich wirklich, das ist hundertprozentig subjektiv. Da kann man eigentlich komplett halt alles andere, finde ich, ausblenden, weil wieso sollte man wirklich sich selbst irgendwie rechtfertigen müssen, weil man etwas lustig findet? Ich meine, klar, da gibt es bestimmt so eine Art... Das glaube ich gar nicht. Ja. Also ich meine, aus meiner Sichtweise, ich habe jetzt geredet von wegen, wenn ich jetzt beispielsweise auf YouTube ein Review machen würde und ich würde einen Podcast machen und ich müsste sagen, was ist einfach die beste Comedy-Show und ich würde das darstellen wollen. Ja, aber das wäre ja nur deins sozusagen. Natürlich, aber dann würde ich halt nicht darüber gehen können. Ich würde niemals, wenn mir jemand sagt, nenn mir die beste Comedy-Show oder die beste Comedy-Show, die du kennst, dann würde ich niemals auf die Idee kommen, die Shows zu nennen, die ich tatsächlich am besten bewerte. Beispielsweise Kill Me Baby. Ich habe Kill Me Baby besser bewertet oder auf demselben Level bewertet, sagen wir mal, wie Sayonara Setsubu Sensei. Trotzdem würde ich Kill Me Baby, ich würde nicht mal dran denken, den Titel in den Mund zu nehmen, wenn mich jemand nach einer Comedy-Show fragt. Und ich nicht wüsste, redest dass du jetzt von reiner Comedy? Redest du jetzt wirklich von absolut reiner Comedy? Nö. Ja, natürlich weil das nicht. Ist halt die Frage, weil wenn du hast ja reine nur, Comedy nimmst, ist es schwierig, den besten zu nehmen. Ja nur aber reine, wenn du meine, sagst, du der wo? Hat auch noch Action und Shonen oder sowas, da kann man da ja durchaus evaluieren, ob... Ja klar, davon rede ich ja, weil ohne Comedy funktioniert. Ja, aber du hast ja keine großartigen, reinen Comedy-Shows, die ein anderes Spektrum haben, als das, was ich hier genannt habe, von wegen diese 4-Minuten-Skit-Geschichte oder maximal Nishiju, weißt du, die dann eine komplette Anime-Folge tatsächlich haben, statt nur was ich, 12 Episoden. Beispielsweise hier, nicht einmal mehr... Plastik Nasan ist auch so eine Geschichte. Plastik Nasan kannst du in einer Stunde durchschauen. Ist genau das gleiche. Ist genau das gleiche Kaliber. Das sind ja reine Comedy-Shows, die absolut nichts sonst am Laufen haben, aber das kannst du ja nicht sagen. Wenn jemand nach einer Comedy-Show sucht, dann stehen die Chancen, dass er halt nicht nach einer reinen Comedy-Show sucht. Genauso, wenn ich jetzt jemanden frage, hey, hast du mal einen guten Fantasy-Anime, dann suche ich auch nicht nur nach rein Fantasy. Ah, also wenn mir jetzt jemand irgendwie eine Frage stellt zu irgendeiner Empfehlung für Anime, dann meistens sind die irgendwie zu, broad, sage ich jetzt mal, wenn mir gerade das deutsche Wort nicht einfällt, und dann frage ich meistens nach so, willst du lieber das oder das, oder das oder das, oder das oder das, oder das oder das, und dann werde ich immer genauer halt, wenn ich dann erstmal wirklich weiß, was der überhaupt will. Weil meistens wissen die Leute, wenn die wirklich andere Leute noch fragen müssen, was die für Anime schauen wollen, dann wissen die auch meistens nicht wirklich genau, was es gibt, weil... Oder die Wünsche von denen sind zu speziell. Ja, also wenn die jetzt etwas extrem Spezielles wollen, dann gebe ich es meistens direkt auf, weil ich habe danach keinen Bock jetzt zu suchen. Ja, ich frage meist, also ich meine, ich frage eigentlich nur Leute nach Shows. Entweder, ich meine, was ich gerne mache, ist, ich habe mir zu einer gewissen Zeit, als ich noch einen Upload-TO-Account hatte, habe ich mich hingesetzt und ich habe die ganzen Shows, habe ich mir einfach von Elite Animes, das war die erste Anime-Seite, auf der ich angemeldet war, habe ich mir alle runtergeladen, habe dann irgendwann 900 GB einfach Filmmaterial auf meiner Festplatte gehabt. was ich gerne gemacht habe und was ich immer noch gerne mache mit dem Proxy-Archiv, ist, dass ich sage, ich spiele einfach Anime-Roulette, dass ich mir einen Zufallsgenerator suche, lass mir eine Nummer ausspucken und schaue dann diese Show. Das ist der einzige Grund, wieso ich Toaru no Majitsu geschaut habe, beispielsweise. Eine komplett grauenvolle Show, wenn man mich fragt. Ah, nee, völlig überbewertet ist. Das ist wirklich aber so eine Art Masochistenart, das zu machen, weil, also heutzutage zumindest mache ich das nur noch nach, halt, was höre ich von Kritikern, die ich respektiere, jetzt nicht die Mehrheit, sondern einfach, wenn nur ein Kritiker, dessen Meinung ich komplett halt vertrete, sagt, ey, das ist ein guter Anime, dann werde ich den auch wahrscheinlich irgendwann gucken. Ich muss halt leider auch sagen, dass ich keine großartige Erfolgsquote habe. Ich glaube, es ist noch nicht, doch, eine Show ist dabei rausgekommen, die ich tatsächlich mochte. Von 20 oder so, die ich über diese Art geschaut habe. Und die einzige Show, die ich darüber gemacht habe, das war Love Lab. Das war eine coole Show, die mich echt überrascht hat, weil ich einfach auch mit Erwartungen reingegangen bin von null. Aber sonst sind es nur Shows von wegen, wo ich Leute anschreibe, die von denen ich weiß, dass sie extrem viele Animes geschaut haben. Oder auch Leute, die einfach meinen Geschmack teilen, von denen ich auch nur irgendwie ein oder zwei Leute wirklich in der Liste habe, wo ich wirklich sagen kann, es gibt eine einzige Person, der mir hin und wieder mal Animes empfohlen hat, von denen ich jede einzelne Show einfach grandios fand. Von dem schätze ich die Meinung, ist auch der einzige, von dem ich auch wirklich Empfehlungen von Grund auf annehme, ohne dass ich nachfrage. Ja, beispielsweise, was ich letztens gesucht hatte, war ein ernsthafter Fantasy-Medieval-Anime mit Romance-Arc, die optimalerweise so ein bisschen in Richtung Witch Hunt geht. Alter, das ist sehr spezifisch. Ich habe Dinge gefunden. Maximal zwei, drei Animes, oder? Ich meine, die in die Richtung gehen. Was? Ja, das findet man doch nur so zwei, drei Animes, die überhaupt in diese Richtung gehen, oder? Also, ja. Oder gibt's da jede Menge? Ja, nee, jede Menge gibt's davon nicht. Ich habe auch keinen Anime gefunden, der genau darauf gepasst hat. Aber wenn du halt so mit, sagen wir mal, solchen Tags fragst, wie Witcher, Romance Arc, Ernsthaft, Medieval, Fantasy, dann bekommst du schon relativ interessante Ergebnisse. Auch wenn es jetzt nicht eins zu eins deine Vorstellung trifft, von wegen, ich hab eine exakte Vorstellung gehabt, was ich haben wollte, von wegen, was optimalerweise vorkommt. Natürlich, eine Optimalverstellung. Aber ich habe jede Menge sehr, sehr gute Shows gefunden, die darüber rauskommen. Nicht alle treffen meinen Geschmack und einige haben da teilweise Genres mit reingeschmissen, die einen Fokus drauf haben, die eine komplett andere Richtung einschlagen. Aber es sind gute Shows, weißt du? Und ich suche gerade mal eine von denen raus, die extrem gut war. Vor allem einen Medieval-Anime, aber ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, deswegen ich habe ihn noch nicht durchgeschaut, deswegen. Aber von dem, was ich gesehen habe, war großartig. Übrigens vom Thema, ne? Nö, wieso? Naja. Pleasures für Comedy und jetzt halt über die Suche, so weit sind wir jetzt auch nicht. Naja, was hat denn Lixor zu Guilty Pleasures zu sagen? Ja, im Prinzip dasselbe wie Egeljäger. Halt diese ganzen Q-Annie-Shows, wo einfach süße Mädchen süße Dinge tun, wo man... Darf ich kurz was reinschmeißen? Ich hab den Titel. Kann man was abschließen? Junketsu no Maria war eine richtig primitive Show. Ja, beziehungsweise der englische Titel ist Maria the Virgin Witch. Na, der das war mehr. Das Ding ist extrem gut. Was? Finde ich schon. Also ich hab vielleicht 4 von 10 gegeben. Das war... Teilweise waren die Themes ganz nice, wie mit dem kein Krieg haben und bla bla bla, aber ansonsten. Das fand ich nicht, das war nicht, was mich an diesem Anime, was ich so klasse fand. Ich muss ehrlich sagen, gut, ich glaube, ich dem Anime mehr zu sprechen, als das eigentlich wert ist, das muss ich schon sagen. Aber beispielsweise, was ich richtig cool fand, war die Darstellung von den Kämpfen, weil sie halt sich auf der halbwegs realistische Schiene gesetzt haben, abseits von Mario und abseits von den Riesenmonstern, hast du nicht gesehen. Ja, aber das liegt auch daran, dass die keine Rolle spielten, wirklich großartig, außer jetzt am Ende. Das war egal, ich mochte die Präsentation schlechtweg. Das ist genau das gleiche wie bei Danmachi. Ich habe Danmachi eine 7 bis 8 von 10 gegeben, einfach auf einem subjektiven Level, weil ich es unterhaltsam fand, um es nebenbei im Hintergrund laufen zu lassen. Selbst wenn der Anime Shit war. Ich weiß, dass der Anime Shit war, aber ich fand es unterhaltsam. Und das war bei Maria praktisch derselbe Fall. Ja, so Zahlenbewertung finde ich sowieso durch und durch Schwachsinn. Aber das tut ja nichts zur Sache. Es kommt drauf an, wie man die halt handelt. Also nee, eigentlich nicht. Ich finde, so eine Zahlenbewertung funktioniert einfach nicht. Du kannst keine Kriterien finden, die auf alles so passen, dass man damit was anfangen kann. Ich glaube, du hast es noch nicht gesehen halt. Zum Beispiel, der ist jetzt nicht gerade der beliebteste Kritiker out there, aber halt Rorikon Fan auch bekannt als der Anime Snob, hat halt so eine, wenn ihr euch mal die Reviews von dem reinzieht, der hat halt immer unten halt seine Punktesysteme und der arbeitet jetzt nicht einfach nur, ja, Animation hat jetzt genauso viel Werte Schwerpunkt wie Charaktere oder so. Nee, der hat halt, auch wenn das subjektiv ist, das einzuteilen halt, der macht mit Prozenten halt. Charaktere sind so viel Prozent und Animation ist jetzt zum Beispiel nur 10% der Wertung. Und Enjoyment ist halt wieder, keine Ahnung, 5 oder 10%. Und dann hat er diese noch weiter eingeteilt, halt in noch kleinere Abschnitte, die man auch dann halt, je weiter man es einteilt, desto objektiver in Anführungszeichen. Jetzt kann man das machen. Also es ist niemals hundertprozentig objektiv, aber es wird objektiver. Und ich finde, ich aber das Problem ist, dass du ein Anime dann nicht so in Einzelteile zerlegen kannst. Du ignorierst zum einen, Großteil. Ignorierst du die Prämisse vielleicht von einem Anime, zum Beispiel Gurren Lagann. Das ist ein Anime, der halt null Wert auf eine Story oder so legt, sondern der will einfach pur unterhalten. Und wenn du dann aber so kritisierst, die Story ist nicht gut, das geht vollkommen am Anime vorbei. Du kannst einen Anime, der Focus auf Story liegt, durchaus dafür kritisieren. Wenn das so spezifisch war, da muss ich gerade mal unterbrechen, aber wenn das so spezifisch macht, wie er es gekehrt hat, dann kannst du dir immer noch sagen, mit einem Punktesystem, dass es immer noch funktioniert, dass du da sagst, okay, ich habe jetzt eine Show, die einfach nur Fokus, muss nicht mal rein sein, aber den Fokus auf Comedy legt, kannst du sagen, okay, dann lege ich die Scores anders, dann gebe ich mehr Punkte darauf, genau das. Weißt du? Und das 5 Punkte zu verteilen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe ein anderes Problem damit. Was ich da sehe, ist, dass es halt, ich finde es schlecht für Zuschauer. Wenn ich auf einen Anime, wenn ich auf einen Anime-Reviewer klicken würde und er würde seine Meinung größtenteils kürzer halten, sich kürzer fassen, aber dafür sich auf ein Punktesystem stützen, finde ich das deutlich beschissener, als würde man erklären, was an einer Show ist. Der erwähnt das ja nicht mal. Also ja, der erwähnt das ja ich, gar ich nicht. Ich kenne jetzt den Reviewer nicht, ja, ich Quatsch ist. Aber ich sehe das Problem halt, dass ein Punktesystem eine schlechtere Übersicht ist. Ein Punktesystem funktioniert für mich nur, wenn ich exakt weiß, was für ein Anime-Geschmack hat. Deswegen, für meine eigenen Reviews benutze ich kein Punktesystem, aber auf MAL habe ich ein Punktesystem einfach, aber das ist auch mein komplettes Personal Enjoyment. Da hat auch Monster Musume mal einfach nachvollziehen, weil ich es einfach super lustig finde als Monster Girl Quest Veteran. Der ist einfach, der die Prämisse so beschissen, dem ich finde. Ich meine, ich habe gesehen auf Poxer New Airing Anime und dann habe ich gesehen Monster Musume und ich habe eine Sekunde gebraucht, um zu realisieren, warte mal, das haben die zu einer Show gemacht? Und habe dann angefangen, Monster Musume zu schauen. Also die Punkte lächerlich unterhaltsam. Die Punkte in Reviews sind jetzt wieder was anderes, finde ich. Ich benutze ja auch keine, aber halt jetzt in meiner Liste selbst ist es halt weitaus übersichtlicher, wenn ich auch wirklich weiß, was ich empfehlen kann, aufgrund halt Tatsachen. Ich würde jetzt nicht, es fällt mir manchmal extrem schwer, wenn ich jetzt eine Show jetzt nur aufgrund von subjektiven halt Einflüssen empfehlen müsste, weil wenn ich mich nicht erklären kann, warum ich einen Anime mag, dann würde ich ihn überhaupt gar nicht empfehlen. Das ist die Sache. Ein weiterer Punkt, der dadurch ignoriert wird, durch so ein Punktesystem, ist, dass ja ein Anime grundsätzlich immer anders funktioniert, wie du ihn rangehst. Wenn du einen Anime kann zum Beispiel sehr gut funktionieren, wenn du in einem Stück schaust. Oder kann auch sehr gut funktionieren, wenn du, weiß ich, pro Tag 1-2 Folgen schaust. Das hat ja eine ganz andere Wirkung, wenn du zum Beispiel Katana Gatari. Finde ich nicht. Doch. Katana Gatari hat unglaublich langsames Pacing. Katana Gatari hat unglaublich langsames Pacing. Und ich finde, es würde besser funktionieren, wenn man, zwei, drei Episoden am Tag schaut, anstatt es an einem Stück zu schauen, weil dadurch das Pacing einfach anders Bis vor sehr kurzer Zeit hätte ich dir zugestimmt dabei. Also ich finde, das kann man eigentlich auch abschalten, weil klar, ja, das hat vielleicht Einfluss auf einen, aber es kommt immer darauf an, ob man diesen Einfluss auch wirklich in seiner Bewertung jetzt zulässt. Man kann das ausblenden. Das ändert aber nichts daran, dass wenn genau du eine gute Wertung... Es ändert ja aber nichts daran, dass wenn du eine gute Wertung gibst, du dann halt suggerierst, okay, der Anime ist gut. Der Anime kam vielleicht aber für dich nur gut rüber, weil du ihn durchgebinged hast oder weil du ihn episodisch geschaut hast, je nachdem. Es kann ja ganz anders funktionieren, weil wenn du zum Beispiel etwas marathonst, dann kann es ja sein, dass dir inhaltliche Fehler stärker auffallen, dass bestimmte, Wiederholungen dich nerven, wenn es irgendwelches Infodumping gibt oder so. Ja, also wenn und die Wirkung ist einfach eine andere, wenn du es am Stück schaust oder einzeln. Und das kannst du einfach auch in dem Zahlensystem soweit nicht abstellen. Also ich bin nicht jetzt so jemand, der jetzt halt einmal seine Wertung macht und dann sie niemals ändert. Halt, teilweise vergesse ich, also tue ich manchmal auch manche halt Flaws irgendwie übersehen. Aber wenn ich dann zum Beispiel in einem Review oder so dann diese wieder erkenne und sage, oh, das stimmt ja, dann gehe ich nochmal zurück und ändere eventuell auch die Wertung. Also es ist nicht komplett halt meine Wertung, in Anführungszeichen, sondern ich versuche halt objektiv wie möglich zu sein, damit wenn jemand auf meine Liste guckt und sagt so, was sollte ich mir davon angucken, was sagt der so, was sehenswert, dann soll er auch wirklich in den 10 bis 9ern halt nur das finden, was auch wirklich halt, soll ich sagen, Meisterwerke sind, in Anführungszeichen, und nicht halt irgendwie, oh, das fand ich lustig und das sollst du deswegen sehen, weil dann muss man sich wirklich persönlich fragen, weil dann, ich würde jetzt nicht ein, keine Ahnung, sowas wie K-On! Halt empfehlen können, ohne dabei, dass ich sagen muss, okay, es ist hundertprozentig subjektiv, nimm's so, wie du es jetzt von mir hörst, deswegen mag ich's, aber ich kann dir nicht sagen, dass es jetzt gut ist wegen den Charakteren oder der Story. Ja, damit hast du zwar recht, du kannst immer eine grobe Richtung angeben, das ist besser als das, oder also zum Beispiel kann man sagen, was weiß ich, Black Lagoon ist besser als Jormungand, sowas zum Beispiel. Es sind sehr ähnliche Animes, aber Black Lagoon ist einfach inhaltlich besser, so gesehen. Ja. Du kannst aber, wenn du, weiß ich, Black Lagoon mit einem anderen Anime vergleichst, weiß ich, Baccano zum Beispiel, du kannst einfach nicht sagen, okay, das ist jetzt deswegen besser, ohne dass du dich irgendwie total subjektiv verrennst. Und wenn du das aber in der zahlenmäßigen sagst, okay, Black Lagoon kriegt 9 von 10 und Baccano kriegt 9 von 10 oder das eine kriegt 8 von 10 oder so weiter, dann suggerierst du halt einfach damit eine Objektivität oder eine Liste, die so nicht vorhanden ist und die man so nicht rechtfertigen kann. Zumal es ja auch immer darauf ankommt, was man denn von einem Anime erwartet. Du kannst einem Black Lagoon kannst erwarten, oh, ich will jetzt eine düstere Geschichte haben, oder wirst du vollkommen enttäuscht sein. Und deswegen ist so eine Liste oder so eine Variante mit Zahlen für mich einfach ziemlich schwachsinnig, weil es einfach komplett ignoriert, wie Leute unterschiedlich auf einen Anime zugehen. Das kann gut sein, aber teilweise würde ich überhaupt gar nicht wirklich kritisch über Anime nachdenken, wenn ich nicht wirklich mich dann nach dem Anime so hinsetze und mir so denke, okay, was war schlecht und gut an den Charakteren, was war schlecht und gut an der Story und so weiter. Also teilweise, als ich noch ein Plepp war, da habe ich dann Sachen wie Evangelion 7 von 10 gegeben oder so, weil ich einfach so gedacht, oh, das war zu langsam und die Charaktere waren Pussys und 7 von 10. War okay. Weil und heutzutage würde ich das niemals mehr machen. Ja. Also bei mir ist jetzt Evangelion in den Favorites, seitdem ich halt diese Punktesysteme und dieses kritische halt Denken erst anwende. Und zwar gezielt halt. Klar, man kann das nicht bei jedem Anime anwenden, man sollte es auch nicht bei jedem Anime anwenden, aber ich denke mal, die Kunst liegt auch darin zu wissen, wo man es anwenden kann und nicht und wo nicht halt. Das macht so den Unterschied auch. Es ist halt auch, sagen, stark subjektiv teilweise. Bei dem Punktesystem, was du gesagt hast, von wegen, dass es auch davon abhängig ist, dass welcher Einstellung man an die Show rangeht, würde ich sagen, das ist problematisch, weil du kannst ja sagen, beispielsweise, ich würde jetzt Gurren Lagann anfangen und ich würde sagen, ich will eine dunkle Story, um mal dein Beispiel aufzugreifen. Ja, aber dann ist man schlecht informiert. Ja, einerseits das und zweitens, das würde mir nicht den größten Upturn tun, weil ich gehe ja nicht mit der Erwartung auch an Gurren Lagann ran, dass es wirklich das auch erfüllt, sondern einfach nur mit dem Gedanken von wegen, ich will jetzt einen Anime haben, der das erfüllt. Weil ich dann Gurren Lagann sehe, ich meine, du merkst schnell genug, dass es nicht, keine Ahnung, eine richtig dunkle Story hat und so weiter, dann kannst du immer noch sagen von wegen, okay, Gurren Lagann hat jetzt zwar das nicht erfüllt, es ist jetzt aber beispielsweise Show XY hat diese Genres, die ist halt gut erfüllt. Ich meine, wenn du das so behauptest, dann tust du ja dem Zuschauer nicht ansprechen können, dass er seine Meinung eben anpasst. Ja, das und ist schon korrekt. Was ich auch sagen würde, ist, was du gerade gemeint hattest, deswegen wollte ich gerade noch unterbrechen, weil es jetzt eigentlich auch schon wieder fast off topic ist, aber das gehört irgendwo auch zu den Guilty Pleasures noch dazu, dass du erwähnt hattest, von wegen, dass es für manche Shows einfach grundlegend besser ist, dass man sie schnell durchschaut oder langsam durchschaut. Und bis vor richtig kurzer Zeit hätte ich dir noch zugestimmt, weil ich mir gedacht habe, von wegen, okay, wenn du jetzt einen Story-heavy Anime hast, da ist jetzt, was du willst, dann hätte ich gedacht, von wegen, das ist sehr, sehr wichtig. Oder sagen wir mal einen dramastarken Anime. Nehmen wir mal Clannad als Beispiel. Bei solchen Shows ist es ja sehr, sehr wichtig, dass du irgendwo eine Bindung zu den Charakteren aufbaust. Und ich war bis vor sehr kurzer Zeit der Meinung, egal welches Medium du hast, dass es einfach nicht möglich ist, dass du sowas innerhalb von, sagen wir mal, 3 Tagen oder, sagen wir mal, was weiß ich, so und so viele Stunden einfach aufbaust. Dass du einfach sagen musst, okay, jetzt schalte ich das Ganze einfach mal ab. Oder beispielsweise bei Visual Novels zwischen Routen und komm später wieder und in der Zwischenzeit machst du dir Gedanken um die Charaktere, du willst wissen, wie es weitergeht und jada, jada, jada. Du hast es länger im Kopf. Und ehrlich, ich muss dazu sagen, ich habe das, Visual Novel hat da meine Meinung geändert und das war ein Visual Novel von Key, was heißt Planetarium. Das Ding ist keine 3 Stunden lang und ich muss sagen, in der Vergangenheit, ich habe schon erlebt, dass mich beispielsweise Animes haben mich zum Weinen gebracht, wo du mal so eine einzelne Träne oder so verdrückst, weil das kennt man ja bei vor allem dramastarken Animes. Bei solchen Shows sage ich normalerweise, okay, jetzt haben sie es geschafft, von wegen, wenn du so eine Verbindung zum Zuschauer aufbaust, dann hast du es gewonnen. Ah ja, doch noch nie so richtig geweint bei einem Ende und sonst was. Und Planetarian hat es geschafft, von wegen das noch zu überbieten. Innerhalb von 3 Stunden, in einem Rutsch durchgelesen, hätte man sagen können, das hätte man theoretisch sofort vergessen. Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, bei sowas kommt es nicht drauf an, wie lange du es schaust, weil das ist ein Einfluss, den du hast, sondern wie gut das Writing in dem Stil ist. dass es eigentlich keinen wirklichen Unterschied macht, ob du ein Anime sofort durchbingst oder ob du ihn über 2 Wochen verteilt schaust, weil das macht eigentlich nur einen Kommentar über die Qualität des Writings oder der Charaktere. Weil wenn die Qualität da ist, dann schafft der Anime oder das Novel oder sei es auch was auch immer, dann schafft er das auch in 3 Stunden. Garantiert. Ja, yes. Da hast du durchaus einen Punkt. Also vielleicht hängt es einfach damit zusammen, wie ich grundsätzlich, was ich von der Serie erwarte, und zwar, dass sie von Anfang bis Ende funktioniert. Und es gibt halt Serien, die funktionieren halt für mich persönlich einfach nicht, wenn ich sie am Stück schaue, weil mir dann Fehler stärker auffallen und sowas. Oder weil es halt einfach mich nicht so mitreißt. Oder Cliffhanger sind auch so eine Sache. Also wenn ich mir überlege, wenn ich Attack on Titan wöchentlich geschaut hätte, hätte ich gar nicht keinen Spaß damit gehabt, weil ich mir die ganze Zeit irgendwelche überflüssigen Gedanken gemacht hätte. Ah, das ist aber alles sehr debattierbar. Ich finde, das hat es gut gemacht, dass man eben überlegen konnte, was passiert, ob das passiert. Im Endeffekt ist das natürlich nicht passiert, wahrscheinlich. Ich habe es wöchentlich geschaut. Also. Ich habe es auch wöchentlich geschaut, ab Folge 8 oder sowas. Und ich fand es eigentlich interessant, jede Woche mal so zu überlegen, so was als nächstes passieren kann, ohne gespoilert zu werden. Also Attack on Titan hat mich, glaube ich, damals auch wirklich vom Pleb so zum Nachdenker gebracht, weil ich dann irgendwann so dachte, so, warum findet das jeder so gut? Also im Endeffekt, ne, so im Nachhinein immer. Ja. Man kann vielleicht sagen, dass einige Shows während der erzwungenen wöchentlichen Pause, wenn sie gerade eher besser sind, weil ich habe jetzt gerade, ein Anime fällt mir ein, der extrem damit gespielt hat, dass es wöchentliche Releases gab. Danganronpa. Und Danganronpa ist ja übersetzt gewesen als Spiel von der PSP, als Murder Mystery Novel praktisch. Was der Anime gemacht hat, was ich sehr, sehr raffiniert fand, aber was auch, wie gesagt, nur eigentlich wirklich in dieser einen Woche da funktioniert, das war, dass der Anime gesagt hat, okay, es findet ein Mord statt, wir zeigen den Mord, nächste Folge zeigen wir alle Beweise, die du brauchst, um selber auf die Lösung zu kommen. Und danach kommt die Verhandlung, die Gerichtsverhandlung praktisch, was der Anime da gemacht hat. Und das fand ich ziemlich genial, weil das hat einfach Spaß gemacht, weil der Anime hat dich praktisch, grundsätzlich hat er von dir erwartet, von wegen, dass du dich hinsetzt und dass du dir selber Gedanken machst, dass du es praktisch behandelst wie ein Spiel. Und das kann funktionieren, weil es wirklich klug gemacht war. Ja, nee, das wollte ich auch gerade sagen, das hört sich danach an, dass es halt ziemlich gut halt den Fakt halt, dass es ein Spiel ist, umgesetzt hat in ein Anime halt. Auch wenn man jetzt, ich sag mal, vom Narrative her vielleicht jetzt nicht so wirklich das normalerweise machen würde, aber klingt zumindest etwas uniker. Das ist auch die einzige Show, die mir einfällt, die das gemacht hat, die einfach wirklich auch dann mit diesen Seasonal Releases gespielt, dass sie dir dann sogar die eine Woche Zeit zwangsweise gegeben hat und ich einen anderen hat, komm, mach das mal. Und ich hatte den meisten Spaß in dieser Show, hatte ich, dass ich mich hingesetzt habe, und das ist einer der wenigen Animes gewesen, die ich auch wöchentlich geschaut habe. Und ich habe mich da mit Leuten gesetzt, die den Anime ebenfalls geschaut haben. Und ich habe nach jeder Folge habe ich mit denen gequatscht und habe mit denen überlegt, von wegen, wer denkst du ist der Mörder? Wer denkst du hat das Motiv? Wer hat's gemacht und sonst was? Das hat riesig viel Spaß gemacht. 2 Stunden Konfis nach jeder Scheiß. Nach jedem Mord. Und dann hat man halt geschafft, von wegen, oh, wie oft hast du recht, wie oft hab ich recht. Und, ja. So was geht in meinem Freundschaftskreis nicht, da kommen die Spoiler. Dann hat ja, irgendwer gut, von denen das Spiel gespielt. Wir hatten niemanden, der das Spiel gespielt hat. Ich habe mir das Spiel im Nachhinein noch importiert. Grandios übrigens. Absolut, absolut spitz. Selbst wenn man schon weiß, wer wen umbringt und sonst was. Aber trotzdem, nochmal eine grandiose Erfahrung. Auch mal rein von der Spielmechanik, was die da hatten. Total klasse. Ja, jetzt sind wir aber wirklich off-topic. Bloody, du hast noch nicht gesagt, was dein Guilty Pleasure ist. Also es war einer, ich sag's jetzt einfach vornherein, es war School Days, aber das war, beziehungsweise finde ich immer noch gut. Aber mittlerweile, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, ob der mir gefällt. Das war so einer der ersten Animes, die ich gesehen habe und kam direkt, glaube ich, nach High School of the Dead, Clannad, etc. Also geht so halbwegs alles, ja okay, High School of the Dead nicht, aber Clannad in die Slice of Life Schiene, und ich wollte irgendwie sowas in die Richtung gucken. Hab mich damals irgendwie auf YouTube erkundigt, was es halt für Slice of Life oder in diese Romanze-Comedy-mäßig Animes gibt. Und da habe ich halt School Days gefunden, fand's auch ganz gut und hab ein paar Reviews geguckt und dann fanden es alle ziemlich scheiße, wegen dem Ende. Aber das Ende war das Beste. Das Ende war das Beste an der Serie. Ich fand's einfach, weil irgendwie es war so. Faszinierend auch. Es war einfach alles unerwartet und deswegen fand ich es irgendwie auch was komplett anderes mal. Ja, es war was komplett anderes und Leute gehen da halt mit rein mit der Erwartung, oh, das wird jetzt ein weiterer Hatem, den ich mir anschaue, das ist sowas, was ich schon kenne. Und wie dann ist das plötzlich was Neues. Cool, das ist halt das, was tatsächlich passieren könnte. Exakt, das ist wahrscheinlich mit einer der realistischsten Hatem, die ich geschaut habe. Ja. gerade deshalb finde ich den Anime auch so gut. Ich weiß nicht, also bei School Days, ich meine, ich habe den Anime selbst immer noch auf meiner Watchlist, weil ich einfach brennend interessant finde, was ich davon halte, weil die Meinung, die ich von School Days gehört habe, ist entweder von wegen, das ist eine total beschissene Show oder das ist die ganze Show überhaupt. Mir wurde das Ende schon gespoilert. Was ich ziemlich, joa, je nachdem von der Präsentation her, ich kann verstehen, dass es einige Leute abturnt. Mal rein von der Prämisse her. Aber da sind wir wieder bei den Erwartungen, weil wenn man wirklich schon das Ende kennt und weiß so, yeah, du willst, dann jetzt man freut wir sich schon darauf. Für alle erstmal Spoiler-Kein gehauen. Genau das habe ich so gekonnt gerade umgangen. So hat das Thema von wegen, oh, das Ende ist speziell. Ja, der ja, das ist gerade das Schöne daran. Noch dreimal, dann kann ich es im Endeffekt dann doch nicht rausschneiden. Zumindest ist das jetzt alles hier im Umkreis von, keine Ahnung, 2 Minuten. Ja, es wird einfach, dass ihr dann den Bauch aufgestellt wird, oh, hier ist doch kein Baby. Aber wie gesagt, also ich will nur ganz kurz das wieder auf, wir sollten, glaube ich, den Titel einfach nennen, Asan liebt es, auf Topic zu gehen und Igeliger hilft ihm. Aber ich meine, Podcast, ich meine, es steht schon im Titel. Ja, also ich wollte nur kurz sagen, halt, das ist wirklich so der Hauptgrund, ob man dieses halt Wertungssystem vertritt, ist, wenn man, wie geht man in ein Anime hinein? Und zwar ich schaue kein Anime, wenn er nicht ehrt, also ehrt, da mache ich keine halt Exceptions, da gucke ich, was einigermaßen noch okay ist. Teilweise ist es meistens nicht ganz einigermaßen mehr okay. Aber halt, wenn ich heutzutage einen älteren Anime anfange, dann immer 100 pro habe ich davor mindestens 2-3 Reviews gesehen oder gelesen und weiß genau, worauf ich mich hinaus drauf einlasse. Halt jetzt nicht auf Spoilern oder so, halt einfach so die kritische Meinung von Leuten, die ich halt, deren Meinung ich respektiere. Wenn ich die habe, weiß ich, was ich erwarten muss, und dann weiß ich auch, worauf ich halt achten muss, wie ich den Anime dann auch bewerte und so. Das ist halt, denke ich mal, ich glaube, das machen auch nicht viele Leute, das nehme ich dann immer so, deswegen ist das so ganz kontrovers mit dem Bewertungssystem, denke ich mal jetzt hier, weil ich bezweifle das, ich meine, du hast ja auch gesagt, du machst manchmal einfach zufällig ein Anime an. Ja, also das sowas würde ich heutzutage nie machen, halt, nur bei Airing, weil, keine Ahnung, eine Episode in der Woche geht noch. Ja, selbst da weißt du doch schon die Hälfte vorher, also. Ja, stimmt, aber ja, also ich weiß nicht, wie sehr du dich informierst, aber ich schau mir schon die Trailer vorher an und deswegen weiß ich schon Trailer, vornherein, dass solche Sachen wie, weiß ich, Prism School, dass ich mir das nie anschauen werde. Fertig. Also. Ja. Bei Airing, da lasse ich mich lieber gerne überraschen halt, weil das ist einfach nur Freitagabends Bier aufmachen und entspannen und irgendeinen Scheiß schauen, den ich dann genau mit 4 von 10 höchstens bewerte. Auch wenn ich manchmal noch überrascht werde. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass alle Airingen, whatever, alle Anime, die momentan laufen, schlecht wären, aber der Großteil. Aber wie gesagt, halt, Expectations und alles. Halt, wenn man sich informiert, denke ich mal, kann man besser mit einem Wertungssystem arbeiten, als jetzt jemand, der es nicht vorher macht. Aber ich finde, wenn man sich nicht informiert, kann der Anime mehr überraschen. Kann, ja, das kann sein. Aber kommt drauf an, ob du jetzt halt schlechte Kritiker geschaut hast. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ich habe damals Attack on Titan geguckt. Einfach komplett, einfach so YOLO draufgeklatscht, hab gesehen, dass es eine gute Bewertung hat, fertig. Ich drück drauf, hab gesehen, das ist es. Das brauche ich. Also ich weiß nicht, wo du die Wertung nachschaust, aber Anime, die ich teilweise in meinen Top 10 habe, sind auf, keine Ahnung, deutschen Anime-Seiten wie Proxer mit, keine Ahnung, 7 von 10 bewertet. Und ja, und es war nicht mal eine Wertung, keine Ahnung, ich habe nur gesehen, dass es am meisten gesehen wurde. Ja. Und, keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht nicht euer Ding. Ja, ich schaue meistens eigentlich nur Serien, wenn sie wirklich sehr beliebt sind, weil halt deswegen, damit ich sie bashen kann, das ist halt so. Ja, eben, ja, also zum Beispiel auch sowas wie Sao, die erste Staffel ging halbwegs noch, aber die zweite Staffel... Die 12 Folgen. Aber die zweite Staffel, die war ja echt... Das hat ja einen Weg getan, das zuzugucken. Ja, ich habe nur 5 Folgen geschafft, das war echt. Das ist. Furchtbar. Ich habe die erste Staffel überstanden. Ja, da habe ich noch also teilweise. Also, ich muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, so schlimm fand ich jetzt SAO nicht. Also, es war unterhaltend, aber mehr auch nicht. Im ersten MMO fand ich es noch halbwegs in Ordnung, aber danach echt grenzwertig. Bis an dem Punkt, wo sie gesagt haben, okay, jetzt ditchen wir einfach unser High-Budget-Animation und die Musik und was unsere Show noch gut macht und fokussieren uns auf die Romanze mit einer Kind-AI und Kirito und aus einer großartige Idee. Weil, wisst ihr, wir haben noch 70 Ebenen vor uns. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen eine Vacation-Folge. Das war überhaupt nicht vor allem haben die auch alles übersprungen. Das war so dämlich. Ich meine, sie haben sich selber verbaut. Ja, die hätten da so viel mitmachen können. Die hätten jeden einzelnen Floor zeigen können und Charakterentwicklung und sonst was mit einbauen. Aber das ist auch langweilig. Dann hast du dann einfach einen Timeskip und dann bam, letzte Ebene. Und dann beenden sie es 25 Ebenen vorher. Das Lustige ist ja, die wissen ja ihre Audience und die sind höchstwahrscheinlich nicht über 15 gewesen. Und was du halt dann brauchst, ist halt irgendwie eine Art und Weise, wie du die Aufmerksamkeit aufrechterhältst. Und wenn du sowas wie Charakterentwicklung hast, so wie ich das in letzter Zeit mitbekommen habe, ist das für viele Leute ja langweilig als herausragend. Ja, So aber das eben. liegt einfach daran, dass einfach die größte Audience bei mit riesem Abstand einfach schonen ist. Ich meine, wenn du wirklich schaust, welche Shows tatsächlich beliebt sind, die meisten sind bestenfalls mediocre, wenn du wirklich kritisch an die ganze Sache rangehst. Aber die meisten Leute schauen halt auch Animes nicht, um ranzugehen von wegen, oh, ich will jetzt die besten Shows sind qualitativ und jada jada jada. Die meisten Leute gehen halt wirklich, schätze ich mal, und schauen einfach mal nachmittags ein Anime. Ja, die Und wollen sich einfach nur ein groß, bisschen ohne den Kopf großartig. ausschalten. Ohne großartig, um in die Fandom zu kommen. Ich meine, die gleiche Sache ist es, wenn du mit der Gaming-Community quatschst. Ich meine, es ist leicht zu sagen, okay, schau mal, werf mal einen Blick auf Steam mit den Leuten, die 1000 Stunden in den Games haben und da, Bibliotheken von 400, 500 Spielen und jedem Steam-Sale dabei sind. Aber wenn du wirklich unterbrichst, wenn du keine Ahnung, in der Hochschule oder so einfach mal in der Klasse durchfragst und wegen, hey, was zockst du? Oh, GTA 5 oder keine Ahnung, das aktuellste FIFA. Und das ist halt tatsächlich immer noch die größte Audience. Und genau das gleiche ist bei Ja. Animes. Du hast nicht die ganzen Leute, die auf Prox angemeldet sind und die Ich nach meine, Genre schauen und nach. das ist in jedem Medium so. Ich meine, Und überhaupt Blockbuster sind ja immer Deformationen. noch eher. Die Ja. fucking Transformers kriegt ja immer noch Sequels, also. Erklärt sich von selbst. Es kommt halt auch darauf an, ob und warum man halt auch teilweise Anime schaut. Beispielsweise ich schaue halt Animes größtenteils, weil du einfach, du kannst dir die dümmste Idee in den Kopf legen, von wegen es gibt eine Show davon. Das ist das Coole. Du hast nicht diese, außerdem, nicht wie Serie, die wir haben, von wegen, wo man sagen muss, selbst wenn man jetzt von dem Reality-TV oder von den sonst was weggeht, beispielsweise von dem How I Met Your Mother, was bei uns läuft, du hast da sieben, sagen wir mal Supernatural. Supernatural ist ja ein Beispiel, was, glaube ich, jetzt mittlerweile auch jeder kennt. Ich schaue mittlerweile kaum noch Fernsehen oder auch Game of Thrones und was weiß ich was. Ich hasse solche Serien, einfach aus dem Grund, dass sie zu lang laufen. Du hast die ersten paar Staffeln, hast du noch eine relativ durchgängige Storyline, du hast relativ durchgängig von wegen Charaktere und damit kann man leben. Und dann kommt Staffel 4, Staffel 5, Staffel 6, Staffel 7, was ja mittlerweile immer noch sehr, sehr Durchschnitt ist. Ich will ja, also ich Und weiß dann jetzt nicht, ob du Game of ja. Thrones gesehen hast, aber jetzt zum Vergleich zum Beispiel mit Walking Dead. Walking Dead ist ja eine Comicserie, die könnte wirklich buchstäblich unendlich gehen. Das ist wirklich so eine Art, sag ich mal, man kann es mit Shonen Manga vergleichen, weil es einfach Man muss unendlich halt. weitergehen kann. Ich mag halt. Ja, Aber bei Game of Thrones ist. dann magst du gerne vom Prinzip her unendlich laufen, aber das ist trotzdem schlecht, finde ich. Weil Ja, ich habe noch ich keine. schaue es ja selbst nicht. Ich Aber habe halt. ich. Was ich Also jetzt halt ich. mal. Sorry. Also, Ich ich will nur habe den halt. gerade seinen Satz zu Ende machen, Ja, Alter. bitte, Nochmal nein, unterbrechen. werde du, los, mach. Ja, das Einzige, was ich halt sagen wollte, der Unterschied, es gibt auch noch Unterschiede, weil zum Beispiel Game of Thrones ist ja eine Buchserie gewesen und die wird ein Ende haben. Das ist halt nur, das ist eine fucking lange Buchserie, die seit, was weiß ich, mehr als 10 Jahren geschrieben wird oder noch länger. Das ist halt, da gibt es halt eine Menge zu adaptieren. Das ist halt so der einzige Grund, warum das so viele Episoden hat. Okay, gut. Kannst du auch mal Doctor Who-Fans fragen, wie sie das. Ja, Dr. Who soll aber auch so eine Serie sein, die einfach Ja, unendlich die gehen hat kann. unglaublich. Ich habe mal kurz überlegt, ob ich mir die anfange, und dann habe ich gesehen, Laufzeit von 3 Jahren oder sowas, keine Ahnung. Das größte Problem, was ich halt, wie gesagt, zweierlei habe, ist noch einmal die Episoden, weil ich habe, selbst wenn es im Prinzip so lange laufen kann, das Problem, was ich bei sowas habe, was ich sehe, ist, dass du halt ab irgendeinem Punkt sich einfach die Story in sich selbst verliert. Sagen wir mal, wie gesagt, ich habe Game of Thrones nicht lange verfolgt. Ich habe auch, okay, ich habe alles ausprobiert, weil es einfach so dick empfohlen wurde und gehypt wurde und sonst was. Dann wurde man jedes Mal enttäuscht. Ja, aber größtenteils einfach deswegen, weil ich nicht glaube, dass solche Serien halt sich selber so lange halten können. Ich mag es, wenn eine Show einen Anfang, einen Mittelteil, einen Ende hat. Eine komplett durchgearbeitete Charakterentwicklung von Anfang bis Ende, ohne dass man dann sagt, oh, wir können jetzt eigentlich nur eine fünfte Staffel machen. Unsere Einschaltzahlen sind wunderbar. Also machen wir jetzt das und die Story entwickeln wir ein bisschen weiter, und die Story Ja, entwickeln wir das ein ist ja bisschen genau weiter. dasselbe, was auch Endlos-Shonen machen. One Piece läuft ja auch nur so Ja, lange, weil sich die ja, Leute was denken. genau der Grund ist, wieso ich die großen drei absolut verabscheue. Sind aber auch nicht wirklich gut. So ist nicht alles. Ja, Aber Naruto endet bald. Ja, super, das macht die Serie ja auch nicht Naja, bei One besser. Piece ist aber auch Ende in Sicht. Also Ja, Naruto 10 ist für mich Jahren. nach Pain sowieso schon zu Ende gewesen. Ja. Na, Weiteres Naruto ist nach Problem. Pain ist Schluss für Das mich, zweite Problem, also. was ich halt auch noch sehe, ist die Tatsache, dass du halt bei, sagen wir mal, Cartoons oder bei den Shows halt, die wir haben, wenn man es wirklich runterbricht, das ist sehr oft dasselbe Prinzip, wie wenn du einfach Anime anschalten kannst. Und du kannst, wie gesagt, einfach nach Genres suchen und du findest alles. Du suchst nach Romance und du findest von fucking Horrorshows, wo es darum geht, dass halt irgendwie Frage gemacht wird von wegen, wo verschwimmt Wirklichkeit und bisschen Supernatural-Zeug halt, bis jetzt zur kitschigsten Shit-School-Slice-of-Life-Geschichte findest du halt jeden Shit. Das ist komplett durchgearbeitet, in der Regel. Und das ist das, wovon ich rede, von wegen, es kommt halt stark davon an, mit welcher Intention du Anime schaust. Ich schaue es, weil wir dich durchgearbeitete Stories irgendwo haben. Sei es jetzt, und wenn es nur Comedy-Shows sind. Ich will keine Show haben, die keine Ahnung länger als normalerweise so 20 Folgen läuft. Das ist eigentlich schon das Top, worum ich gehe. Bei 50 bin ich schon hart am Zähneknirschen. Und andere Leute beispielsweise, der Grund geht einfach hin, um zu sagen, jede Woche will ich einfach meine Route haben. Ich will einfach gar nicht groß die Story, oder ich will eine Pseudo-Story haben und einfach unterhalten werden. Ich glaube, das habe ich bei einem einzigen Anime bisher, welcher ein Shon in Anführungszeichen ist, und zwar die JoJo halt Reihe. Da könnte ich wirklich einfach, also da war ich so traurig, dass dann irgendwann es einfach nicht jeden Freitag JoJo-Time war mit meinem Bier. Und also es ist halt, bei JoJo ist es halt nicht wirklich halt Story, halt es gibt immer eine Story, halt aber die ist halt nur einfach nur halt sozusagen, die trägt den Stil des Anime, was einfach fucking männlich ist und man denkt so fuck yeah die ganze Zeit. Aber es ist halt auch ein bisschen spezieller als jetzt der normale Shon, da es halt nicht um kleine Jungs geht, die stärker werden wollen, sondern einfach um männliche, starke Protze geht, die schon stark sind. Das ist halt eine andere Art von Appeal, I guess. Also was Ähnliches hätte ich mit Mushishi, aber das ist auch leider nur zwei Staffeln. So jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange hat es gedauert? 2006 kam Mushishi raus und letztes Jahr kam, also dauert es wahrscheinlich wieder 8 Jahre, bis mal eine neue Staffel kommt. Nee, es wird keine neue Staffel kommen. Also die haben jetzt mit dem Film, ja, der Film kam jetzt die paar letzten Wochen auf bestimmten Quellen raus, sag ich mal. Und damit haben sie jetzt alles adaptiert, das im Manga vorkommt. Also ist jetzt komplett eigentlich zu Ende. Das ist sehr traurig. Yes. Also ja, Mushishi ist auch wieder so eine Sache, dass einfach, dass auch Standalones halt Stories sind, jede Folge könnte es theoretisch eigentlich unendlich gehen, aber der Manga ist leider schon, ich glaube, seit den 90ern zu Ende geschrieben geworden und wird wahrscheinlich jetzt auch nichts mehr kommen. Und das Traurigste ist, hat immer noch keine deutsche Lizenzierung. Ach, ich glaube, da passt auch, ich glaube, das könnte ich gar nicht, nicht in Japanisch gucken, einfach weil das halt auch mit dem Stil und der gesamten Umgebung halt zu gut zusammenpassen würde. Das kann ich fast auch bei Guilty Pleasures besprechen, von wegen Deutsch und Englisch Dub. Ja. Englisch Dub. Der einzige deutsche Dub, den ich glaube ich wirklich irgendwie noch okay fand, war der von Fullmetal Alchemist. Ansonsten. Original oder Brotherhood? Ich habe Original in Deutsch gesehen, weil es einfach auf mein Video zu schauen war. Und das fandest du gut? Also, es ist schon lange her. Du Pleb? Ey, das ist schon lange. Also, du meinst du jetzt den Anime selbst oder meinst du den Dub? Den Dub. Den Dub, keine Ahnung, also es war ein bisschen ungewohnt, aber ich hab's ausgehalten, also. Also sorry, aber da fand ich, also ich fand's zum Ende hin, fand ich's okay, aber gerade der Anfang war nicht gut gedubbt. Ja, die haben ein bisschen da Zeit gab's gebraucht. Also diese eine Szene am Bahnhof, das weiß ich immer noch, und es ist bestimmt 2 Jahre her, wo ich den Anime gesehen habe. Und da stehen die da und irgendwie, wie heißt der, Mustang brabbelt mit denen und er geht dann weg und ich weiß gar nicht, einer der beiden Brüder hält den anderen auf und sagt, nein, du kannst jetzt noch nicht dahinter gehen, weil er ist noch zu stark oder irgend so ein Scheiß, was überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat mit dem, was dann gesagt hat oder was davor passiert ist. Wie gesagt, es ist schon länger her, ich weiß jetzt nicht. Also ich sag mal, es ist das Einzige, was mir jetzt einfällt. Ich meine, ich habe ehrlich gesagt kaum deutsche Dubs gesehen. Also was Kindheit. Ich an deutschen Dubs empfehlen kann, ist Gurren Lagann und Black Lagoon. So, das fand ich waren gute Dubs. Wirklich? Also können die so gut schreien wie in dem japanischen Dub? Ich bezweifle es. Meinst du jetzt bei Gurren Lagann? Ja, also Gurren Lagann fand, auf den Dub lasse ich nichts kommen. Der ist wirklich gut gelungen. Ja. Interessant. Bei Black Lagoon gab es so ein paar Dinge, die sind ein bisschen problematisch, aber gerade bei Black Lagoon, finde ich, sieht man, dass es eigentlich ziemlich sinnvoll ist, sowas in Dub zu gucken, weil dir zum Beispiel der ganze Witz mit dieser Chinesin, die alles total komisch ausspricht, so. Ich habe es auf Englisch gesehen, weil viele halt empfohlen haben, es auf Englisch zu sehen, wegen den fucking Fucks. Ja, das ist auch so ein guter Dub. Ich habe es aber nicht gesehen. Wie haben die das auf Deutsch gemacht? Fucking Fucks oder was? Nein, ich weiß gar nicht, was sie gesagt haben. Weil Fuck war so einer der aufgesagtesten. Echt? Komisch. Aber okay. Was ist die einzige Show, die ich im Dub empfehlen würde? Ich bin eigentlich jemand, der einfach grundlegend sagt, von wegen, wenn immer, im Zweifelsfall immer japanisch mit Sub. Zweifelsfall. Aber die einzige Show, wo ich wirklich sagen würde, nicht mal, weil der Dub so viel besser ist oder sonst was, sondern einfach, weil es zur Show passt, das wäre entweder Black Lagoon. Ja. Oder, und da spreche ich auch nicht für die Qualität, sondern einfach nur, weil es mehr Sinn macht für die Show. Oder, und das auch wirklich, weil es einfach diese Parodie ist, halt Panty and Stocking. Panty and Stocking Englisch Dub, weil es einfach genau das verarscht. Also ich habe auch noch in letzter Zeit ein bisschen verglichen bei Technolize, kennt wahrscheinlich kaum einer hier, aber Das hat auch noch einen ziemlich guten englischen Dub. Aber ich habe es auf Japanisch gesehen. Ich glaube, ich hätte es vielleicht besser auf Englisch schauen sollen, weil bis auf ein paar Nebencharaktere war das echt 1A. Ja, und damit sind wir wahrscheinlich am Ende von Asen geht Optovic und Igeljäger hilft ihm. Oh, Bullshit. Das war wirklich jetzt, also vielleicht 20% Guilty Pleasures und der Rest war irgendwie Wertungssystem Ich und meine, irgendwie alles andere. es war alles immer noch mit dem Hintergrundgedanken von Guilty Pleasure. Ist ja nicht so, als wären wir einfach nur gesagt von wegen, oh, wir reden gerade über Maui. Oh, wisst ihr eigentlich, wie bewertet man eigentlich Also, meine E-Mails? wenn ich das jetzt bildlich darstellen sollte, diesen Podcast, dann wäre es sozusagen, Guilty Pleasures war das Sprungbrett und wir sind in einen Pool voller, was weiß ich, Rambling reingesprungen und haben erstmal ein paar Bahnen geschwommen. Das kommt hin, ja. Wir könnten jetzt auch natürlich noch Guilty Unpleasures nehmen, falls ihr dir Lust habt. Das dauert Ansonsten kann. länger. Ja, Das ansonsten dauert ja würde auch ich das ohne lieber Aufnahme mal schon, oder? auf nächste Woche verschieben. Aber also ich weiß nicht, also ehrlich gesagt würde mir da kaum was einfallen. Oh, mir schon Ich? jede Menge. Ehrlich? Was? Auf Also, jeden ja, Fall. also Ich kann wenn. ja mal meinen nennen und dann Ja, können wir sag den mal. Podcast beenden, ganz schnell. Ich fand ja Monsters nicht gut. Was? Was? Oh, jetzt geht's los. Also ich, Und also ganz damit als kurz. Cliffhanger, Holt die schaltet ein Heugabeln, beim Jungs. nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zum Quasselstrip Strip Podcast. Und jeder darf auch nochmal kurz Tschüss sagen. Okay, tschüss, abonniert mich, Jäger Jäger. Ciao, Follow folgt mir auf to. Instagram, folgt mir auf Instagram. Ja, followt ihn auf Instagram und Wo was war auch. der so? Nee, Was auch Instagram, folgt mich der. auf Reddit. Ich bin jetzt der Einzige, ich will jetzt Folgt mir einfach auf mal. Hummingbirds, ey, beachtet den erst gar nicht, er hat schon genug Abonnenten, ja. Ich werde jetzt einfach mal die einzige Quotenperson sein, die nicht als Sellout bezeichnet werden kann am Ende. Du hast ja auch nicht ein Tötig, sei ruhig, ey. Und damit, ciao, ciao. Bye.